Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade Uncommentaries Podcast. Zu finden unter www.uncommentaries.de. Absolut richtig. Und heute erwartet euch die 53. Folge, die erste normale Folge in Anführungsstrichen seit einer geraumen Zeit. Wir hatten jetzt ja relativ lange Pause über Weihnachten und dann jetzt direkt nach Weihnachten die große Rückblick- und Vorausschau-Folge quasi. Jetzt gibt's wieder die erste normale Folge mit einem Thema, das wir schon vor Ewigkeit angekündigt hatten und jetzt endlich umsetzen. Aber bevor wir in die Folge einsteigen, es gibt auch einiges an sehr interessanten News auf jeden Fall. Wie immer die obligatorische Frage, Joe, wie geht's dir jetzt kurz vor Ende deiner Masterarbeit? Das Ende ist langsam in Sicht, der Horizont kommt näher. Ja, dementsprechend natürlich recht gestresst momentan. Nicht wirklich viel Zeit für was anderes leider, aber wie Mary ja auch schon gesagt hat, ich blicke dem Ende entgegen. Ich meine das Ende schon erkennen zu können und dementsprechend hoffe ich jetzt einfach mal, dass das in den nächsten Wochen ganz gut weiterläuft und ich dann mich demnächst wieder auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich aufs Spielen. Auf Videospiele natürlich. Sehr gut. Und dir, du warst ja die letzte Woche ein bisschen ausgenockt, könnte man ja sagen. Ja, tatsächlich war ich sogar für das Verhältnis, dass ich nur eine Erkältung hatte, sogar ziemlich, ziemlich fertig, aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen. Merlin wird alt. Ja, anscheinend werde ich einfach alt. Oder ich habe einfach die merkwürdige Pest-Variante der Erkältung abgekriegt. Auf jeden Fall war ich tatsächlich einfach fast eine ganze Woche lang krank mit einfachen Erkältungen. Was ist einfache Erkältung? Ich hatte schon ziemlich Kopfschmerzen, eine komplett dichte Nase und Halsschmerzen, aber an sich war es jetzt eigentlich nicht so spektakulär, dieses Gefühl. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall war das dann doch relativ anstrengend und nervig, aber so langsam, man hört es natürlich auch noch so ein bisschen krank bin ich noch, aber so langsam geht's bergauf. Und außerdem hatte ich dann der Woche dann zumindest relativ viel Zeit, zu Hause zu sein und zu spielen, zumindest wenn ich halbwegs fit war. Und ich arbeite ja doch gerade relativ große Teile meines Katalogs ab. Ich bin sehr, sehr fleißig, ich habe gerade Darksiders 1 durchgespielt, bin mit Darksiders 2 fast fertig, habe fast Dragonfall durchgespielt, die wunderbar Standalone DLC quasi, also wunderbar Standalone Add-on für das erste Shadowrun Returns. Auch ganz fantastisch. Endlich kommt demnächst jetzt auch Transistor. Das du jetzt ja auch demnächst angehen wirst, werden wir wahrscheinlich parallel spielen. Also spieletechnisch war die letzte Woche super. Alles andere war ein bisschen sehr anstrengend und nervig. Aber ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut, ja. Ja, wie ich schon gesagt hatte, diese Folge erwartet uns dann doch so einiges, weil wir jetzt relativ lange Pause hatten und auch einfach, weil relativ große Dinge in der Zwischenzeit passiert sind und wir ja auch noch ein bisschen Zeit für unser Hauptthema haben wollen. Deswegen würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein in die Folge. Ich mache mal eine kurze News-Übersicht, damit schon mal klar ist, was euch diese Folge erwartet. Wie gesagt, wir haben zwei größere Themen auf jeden Fall, über die wir wahrscheinlich auch etwas ausführlicher reden wollen. Wir versuchen natürlich trotzdem den News-Teil wie immer relativ kurz zu halten. Mal schauen, ob es das diesmal gelingt. Das erste dieser beiden großen Themen ist dann auch gleich Sega. Da gab es in letzter Zeit einige Nachrichten, die am Anfang den meisten Leuten, glaube ich, sehr negativ erschienen sind. Eine Zeit lang, glaube ich, hatte man sogar gedacht tatsächlich, dass es das Ende von Sega quasi angebrochen ist. Das ist jetzt nicht ganz der Fall, aber es gibt trotzdem definitiv Umstrukturierung innerhalb von Sega, beziehungsweise eigentlich spezifischer, hauptsächlich Sega of America. Was genau da passiert ist, würde euch Joe gleich erzählen. Das nächste große Thema natürlich ist Microsoft. Die hatten letztens ihr Windows 10 Event, wo sie dann gleich auch noch HoloLens vorgestellt haben. Beides sehr große Themen. Wir werden über Windows 10 auf jeden Fall reden. Wir werden auch über HoloLens reden. Ich werde auch da versuchen, das möglichst kurz zusammenzufassen, aber da gibt es doch einiges zu diskutieren. Wie gesagt, Näheres davon dann gleich von mir. Und noch zwei etwas kleinere Nachrichten, die wir trotzdem auf jeden Fall erwähnen wollten. Zum einen ist das einmal Nintendo, beziehungsweise der 3DS, der mit einem Hack jetzt endlich region-free ist, was genau das mit auf sich hat und warum wir überhaupt im Podcast auch so offiziell quasi über sowas wie ein Hack reden, das wird euch Joe gleich noch erklären. Weil wir Piraten sind natürlich. Natürlich, weil wir dreckige Piraten sind. Und dann als Abschluss quasi für das Ganze reden wir noch einmal kurz über den neuen Finanzminister von Griechenland. Ohne weil wir auch zu einem Politik... Podcast. Genau. Richtig, weil wir mittlerweile mutieren zu einem Politik- und wirtschaftswissenschaftlichen Podcast. Nein, natürlich nicht. Es gibt zu dem jungen Mann eine ganz klare Videospielverbindung. Der junge Mann heißt nämlich Yannis Varoufakis. Ich hoffe, ich habe das nicht völlig ermördert, aber naja, sehen wir dann. Wenn, bitte verbessern. Der hat nämlich eine Zeit lang als Economist in Residency bei Valve gearbeitet und bei denen die Virtual Economy beratend quasi unterstützt. Super interessantes Thema, da werde ich noch was zu sagen. Und dann geht es eben danach, wie gesagt, über ins Hauptthema. Wir wollen uns mit Day-One-Patches beschäftigen, mit Review-Embargos, mit allgemeinen Dingen, die eben den Launch von Spielen angeht heutzutage. Wir werden über Pre-Order-Boni reden, über schon angekündigte DLCs und so weiter und so fort. Alles im Lichte natürlich der Desaster, die es letztes Jahr in dem Bereich gab. Wir hatten ein Watch Dogs, das lange verschoben wurde. Wir hatten ein Assassin's Creed Unity, das ein absolutes Desaster zum Launch war und dergleichen. Wir haben das schon länger angekündigt, ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf. Es wird, glaube ich, eine interessante Diskussion. Aber steige vielleicht erstmal dann ein mit der ersten News und dem großen ersten Thema, nämlich Sega und der Umstrukturierung. Was genau ist denn da jetzt letztendlich vorgefallen und was genau wird denn jetzt mit Sega in Zukunft passieren? Genau, also als die Nachricht eingetroffen ist, war zuerst nicht so ganz klar, was Sega damit machen wollte. Nämlich Sega hat erstmal zunächst angekündigt, dass sie so eine Umstrukturierung der Firma planen und durchführen wollen. Und zwar hieß es dann zunächst erstmal, dass man sich in Zukunft mehr auf Mobile bzw. Online-Spiele für den PC konzentrieren möchte. Was da das ein Markt ist oder das Märkte sind, nach von denen Sega ausgeht, dass das eben Wachstumsmärkte sind und man sich dahin mehr ausrichten möchte und dass natürlich auch im Zuge dieser Ausrichtung, wie das ja bei solchen Ausrichtungen oft leider der Fall ist, auch Leute entlassen werden sollen. Und es war zunächst nicht klar, ob das jetzt bedeuten sollte, ob jetzt komplett Sega, also Sega of Japan, Sega of America und Sega of Europe davon betroffen sind und dementsprechend sozusagen sich das komplette Unternehmen neu ausrichtet. Das ist jetzt erstmal nicht der Fall. Also Sega ist jetzt nicht ein zweites Mal gestorben, wie manche das schon befürchtet haben. Sondern es ist zwar klar, dass die Sega schon von Grund herauf, als Gesamtunternehmen, sich schon versucht, sich jetzt mehr auch auf digitale Spiele und auch eben auf Mobile Free-to-Play-Modelle entweder auf Smartphones oder eben auf PCs eben zu konzentrieren. Das sieht man ja momentan auch in Japan, auch im Westen. Im Westen ist ja letztens jetzt auch das in Japan sehr erfolgreiche Chain Chronicle rausgekommen, eines dieser vielen Free-to-Play, so ein bisschen Tower Defense Strategy RPG-Spiele für Android und iOS und verdienen auch recht viel Geld damit. Aber was jetzt die Umstrukturierung selbst angeht, ist erstmal vor allem Sega of America betroffen. Für die, die es nicht wissen, Sega of America war jetzt vor allem in letzter Zeit vor allem für die Sonic-Reihe verantwortlich, also das letzte Sonic, Sonic Boom, das, mehr gefloppt ist als fast noch alle anderen Sonics davor, ist nämlich unter der Regie sozusagen von Sega of America entwickelt worden und, habe ich ja schon gesagt, hat nicht wirklich so gute Kritiken gekriegt, auch keine richtig gute Fanrezeption und, dort sollen eben 120 Mitarbeiter oder hauptsächlich, also man geht von ungefähr 120 Mitarbeitern aus, die eben entlassen werden sollen. Man möchte Sega of America in dem Sinne umstrukturieren, dass sich dann dort weniger mehr auf die allgemeine Spielentwicklung konzentriert wird. Die Sonic-Reihe wird weiterhin noch bei Sega of America bleiben. Auch Merchandise sollen sie weiter übernehmen, aber das Publishing-Business soll sich in Zukunft dann auch mehr auf eben diese Mobile- und PC-Online-Sparte konzentrieren. Sega of Europe soll auch ein paar Mitarbeiter eben entlassen, allerdings sollen das sehr viel weniger sein, als jetzt in den USA der Fall ist und da betrifft das wirklich komplett auch nur das Publishing-Business, also alle in Europa ansässigen Studios von Sega, also zum Beispiel Sports Interactive, die den Football-Manager machen oder Creative Assembly, die Total War machen oder Relic, die Company of Heroes machen, die sind alle von dieser Umstrukturierung erstmal nicht betroffen. Das gleiche ist zu Sega of Japan, also die Ausrichtung auf mehr Mobile und PC soll nicht bedeuten, dass der Konsolenmarkt für Sega komplett gestorben ist. Die meisten Leute, die jetzt von Sega of Japan entlassen werden, betreffen vor allem das Arcade-Business in Japan. Einige von euch werden das vielleicht nicht wissen, aber Sega ist auf dem japanischen Markt nicht nur vor allem für die damaligen Konsolen und Videospiele an sich auf Konsolen bekannt, sondern betreibt nämlich riesige Arcade-Center, die natürlich momentan immer schlechter laufen, aber ihre zwei größten in Akihabara sind immer noch recht bekannt. Aber aufgrund des immer, sage ich jetzt mal, rückgehenden Einnahmen, macht es eigentlich nur Sinn, dass sie dahingehend sozusagen auch immer mehr kürzen. Aber die japanischen Studios an sich, also ich nenne da jetzt einfach mal vor allem Atlus oder auch die Sega-internen Studios, die zum Beispiel Yakuza machen oder auch die Hatsune Miku-Spiele, die sollten davon nicht betroffen sein. Auch was Lokalisierung angeht, Sega hat ja gerade erst auf der PSX angekündigt, dass Yakuza 5 in den Westen kommt und vor ein paar Tagen, dass Dengeki Bunko Fighting Climax in den Westen kommt. Fighting Game, das nur aus Charakteren besteht, die aus japanischen Light Novels sind und von denen die Wahrscheinlichkeit, dass das lokalisiert wird, eigentlich quasi null war, weil bei so einem solchen, kennt. Nicht nur das, sondern bei so einem Crossover ist halt so, die Light Novel Serien sind halt im Westen von verschiedenen Publishern lizenziert worden und normalerweise solche Crossover Spiele kommen deswegen nicht rüber, weil das ein absolute Katastrophe ist, oder eine Katastrophe, ein absolutes Chaos ist, die Lizenzprobleme zu lösen. Deswegen waren wir alle ehrlich gesagt super überrascht, dass das jetzt demnächst für PS3 und Vita auch im Westen rauskommt, weil das niemand erwartet. Das war dieser Titel von, wenn ihr was importieren wollt, importiert das, es kommt niemals rüber. Deswegen, das Konsolenbusiness, vor allem von der japanischen Seite, sollte also dahingehend nicht betroffen sein. Also alle Persona-Fans können da, glaube ich, aufatmen. Aber ja, und ich meine, letztendlich, was man dazu sagen kann, es macht auf jeden Fall Sinn für Sega, diese Umstrukturierung zu machen. Der Mobile, der PC, ja. Der PC-Markt, zumindest was Free-to-Play-Online-Spiele angeht, ist nun mal ein wachsender Markt. Da kann man als Spieler dazu stehen, wie man möchte. Sega hat auch sowohl in Japan als auch im Westen momentan Erfolg mit diesen Spielen. Und ich sehe da erstmal jetzt keinen Grund zur Panik, vor allem deswegen, weil ihre großen, sage ich jetzt mal, AAA und Double A oder wie man das auch immer nennen mag, ihre großen Studios auf jeden Fall weiterhin bestehen bleiben und auch weiterhin auch für die Plattform, für die sie bisher entwickelt haben, auch entwickelt werden. Also ja. Es ist noch nicht so weit gekommen, dass Sega sich wirklich nur noch auf Mobile und Free-to-Play-PC-Spiele konzentriert. Und ich meine, wenn das wirklich passieren würde, das wäre wirklich traurig, aber so weit ist es zum Glück noch nicht gekommen und ich glaube, so schlecht geht es Sega jetzt auch wieder nicht. Ja, absolut richtig. Also ich meine, am Anfang, glaube ich, war das tatsächlich ein bisschen unnachvollziehbar, was jetzt wirklich passieren würde, und ich glaube, für viele Leute war auch durchaus nachvollziehbar, warum man gedacht hat, jetzt das könnte was bedeuten. Im Nachhinein macht das alles genauso, wie du schon gesagt hast, einfach Sinn. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sagen würde, wer weiß, was das für merkwürdige Entscheidungen sind oder dergleichen, sondern macht alles nach wie vor Sinn. Es wird sich letztendlich für uns Spieler quasi nichts verändern, habe ich das Gefühl. Gerade für Sega America hatte, glaube ich, für die meisten kaum Relevanz. Die ganzen Third-Party-Studios machen weiterhin, was sie machen. Gerade in Europe, wie das eben zum Beispiel Creative Assembly und Relic sind, da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Das sind etablierte, lang Jahre bestehende Studios, die das alles, glaube ich, ganz gut hinkriegen, was sie managen sollen. Von daher letztendlich viel, sagen wir mal, Schock und viel Angst um letztendlich fast nichts. Ich habe das Gefühl, für uns macht das eigentlich kaum Unterschied. Und es macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, gerade für den japanischen Markt, eben hauptsächlich in Richtung PC-Online-Sachen zu gehen, gerade so Free-to-Play-Kram, was sie eh schon relativ lange machen. Und Mobile, was in Japan, wie wir schon oft genug erwähnt haben, riesig derzeit ist, Mobile-Games. Noch wesentlich größer als im Westen, weil da mittlerweile wirklich einfach alle fast Mobile-Games spielen und der Home-Konsolen-Markt völlig ausgestorben ist. Macht absolut Sinn, auf jeden Fall. Von daher letztendlich gar nicht so spektakulär und überraschend, wie man, glaube ich, gedacht hätte. Aber ja, so im ersten Moment, glaube ich, hatten erstmal alle einen kurzen Schockmoment. Ja, es war schon so ein Schock, der war, das war dann so, oh Gott, Sony, bitte kauft die Shenmue-IP, bevor sie untergeht. Oh naja. Gott. Ich meine, es wird eh kein Shenmue jemals wieder geben, sind wir doch mal ganz ehrlich. Ich glaube da nicht mehr dran. Aber es stimmt natürlich, die Hoffnung stimmt zuletzt. Also ich glaube auch nicht mehr wirklich dran, aber Der Typ, der diese Building the List bei PlayStation macht, der hat oft fallen lassen, dass Shenmue mit am meisten genannt wird von allen. Auf ja, natürlich. List. Man macht weiß es nicht, wer weiß. Also ich möchte jetzt auch keine Gerüchte streuen, deswegen. Ich glaube auch nicht dran, aber man sollte niemals nie sagen. Na richtig, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja, stimmt schon. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Behemoth, der vielleicht noch ein bisschen größer in der Ausführung wird als der vorhergegangene, nämlich Microsofts Windows 10 Event. Ich werde versuchen, das möglichst kurz wirklich zusammenzufassen, aber es ist doch einiges an Informationen, also bear with me. Fangen wir natürlich gleich erstmal mit dem Wichtigsten an, nämlich Windows 10, das da vorgestellt wurde. Windows 10, das letztendlich das werden soll, was Windows 8 eigentlich ursprünglich werden sollte. Bloß bei Windows 8 war natürlich wie Windows Vista, das war dieser Zwischenschritt-Windows-Dings, der immer scheiße ist. Immer jedes zweite Windows ist gut und immer die Zwischen-Windows quasi, die fallen immer, ja, weiß ich auch nicht, die versagen einfach immer. Ich hätte eigentlich sind immer die ungeraden Windows quasi falsch, aber das stimmt ja gar nicht mehr, weil sie überspringen ja auch damit, worüber wir auch schon geredet haben, natürlich erstmal 9, was auch total unsinnig ist, schön Windows 8 und dann Windows 10. Ich musste meiner Oma auch erstmal erklären, wo Windows 9 eigentlich ist. Ja, nirgendwo, es ist ja auch total unsinnig. Sie hätten es ruhig einfach Windows 9 nehmen sollen, aber sie wollten es aber nicht, weil Windows 10 besser klingt. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, Windows 10. Wie gesagt, Windows 10 soll ein bisschen das werden, wo Windows 8 schon angedacht war. Es soll ein Windows werden, das eben übergreifend für quasi alle Plattformen funktioniert. Das heißt also natürlich erstmal grundlegend für den PC, aber eben auch fürs Handy und fürs Tablet und vor allem auch unter anderem ein Stück weit zumindest integriert in die Xbox One. Das heißt, es soll tatsächlich so sein, dass man jetzt mit einer Oberfläche und einem Betriebssystem quasi, wenn man sich da auf dem PC zum Beispiel eingearbeitet hat, dann hat man auf dem Smartphone quasi letztendlich dasselbe Design, dieselben Funktionalitäten. Genauso auf der Xbox soll es ebenfalls integriert werden und es soll auch übergreifende Apps tatsächlich geben, also wirklich Apps, die dir auch erlauben, zwischen den einzelnen Geräten direkt zu kommunizieren. Das heißt also, keine Ahnung, ein Video aufzunehmen auf der Xbox, da kommen wir nachher noch zu, dass es auch noch sowas wie Game DVR dann endlich geben soll. Rüberziehen auf PC, bearbeiten und dann irgendwie mit dem Smartphone oder Tablet eben zum Beispiel anschauen oder dann eben irgendwo posten oder so ein Kram. Alles nicht so das Riesenproblem, zumindest nach Angaben von Microsoft. Das heißt also, das ist erstmal schon mal das, ja, sagen wir mal, die wichtigste Neuerung in der Hinsicht. Die komplett, ja, zusammengeführte eben Benutzeroberfläche, die dann eben alle miteinander vereinen soll. Auf die einzelnen Gadgets und so ein Kram, die dann noch in Windows 10 sind, gehe ich gleich auch noch ein. Ich glaube, was noch ganz relevant ist, erstmal nur grundlegend für Konsumenten, ist eben, dass Windows 10 natürlich, wenn es rauskommt, erstmal wieder gekauft werden muss. Allerdings haben dieses Mal, und das ist, glaube ich, eine ganz schlaue Geschichte auch, die Leute Glück, die schon eine Windows 7 oder 8 oder 8.1 Version besitzen. Egal quasi auch bei 8 zum Beispiel, ob man es auf dem Windows Phone hat. Man kann diese Lizenz ohne jegliche Kosten im ersten Jahr upgraden auf eine Windows 10 Lizenz. Die Lizenz verhält sich dann genauso wie eine Windows 7 Lizenz. Das heißt, dass sie an einen PC oder ein Gerät gebunden ist, aber an sich grundlegend, solange das Gerät lauffähig ist für die, ja, Lebensdauer des Gerätes, komplett gültig. Das heißt also, es ist nicht so, dass die nach einem Jahr wieder ausläuft oder so ein Kram, sondern es ist wirklich eine feste, vollständige Windows 10 Lizenz, die man damit hat. Das heißt also, alle, die derzeit eine Windows 7 oder Windows 8 Version Lizenz besitzen, die können dann einfach im ersten Jahr also upgraden. Ich glaube, damit wollen sie hauptsächlich verhindern, dass aus Windows 7, was glaube ich gerade derzeit das das beliebteste Windows letztendlich ist, dass Windows 7 sowas wird wie Windows XP, dass noch 1000 Leute die Windows 7 Version Ewigkeiten auf ihrem PC haben und dann Windows 10 entweder gar nicht nutzen oder eben als Zweitinstallation. Wenn man dann eben seine Windows 7 Lizenz quasi aufgibt, um eine Windows 10 Lizenz zu kriegen, dann nutzen die Leute endlich, glaube ich, auch relativ konsequent Windows 10, wenn es denn funktioniert. Ich werde auf jeden Fall einer von denen sein, die im ersten Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen warten werden. Ich werde nicht gleich upgraden und mir mal anschauen, wie das dann letztendlich läuft und mir auch offen halten, vielleicht einfach Windows 7 zu behalten, auch nach Ablauf der Umtauschfrist quasi oder der Austauschfrist, der Upgradefrist. Da müssen wir jetzt mal sehen, wie das letztendlich läuft. Was jetzt letztendlich denn, ja, wie gesagt, Windows angeht, ich glaube, das, was viele Leute, glaube ich, am interessantesten an der ganzen Geschichte finden, ist wahrscheinlich einmal der neue Internet Explorer, in Anführungsstrichen, beziehungsweise der neue Browser, den Microsoft auch vorgestellt hat, Spartan, und, glaube ich, eine andere Halo-Referenz dann direkt noch dahinterher, die Sprachsteuerung Cortana, die letztendlich das ist, was für Apple iPhones und so ein Kram oder für Apple-Geräte eben Siri ist. Cortana, werden die meisten Leute kennen, die künstliche Intelligenz aus Halo, deswegen heißt sie auch so, die soll dann eben jetzt das erste Mal eben auch auf einem normalen, ganz normalen Desktop-PC oder Laptop eben mit der normalen Windows 10 Version unterstützen. Es ist eben Spracherkennung, man kann Fragen stellen, sie kann im Internet für einen suchen und so weiter und so fort. Ist dann eben auch integriert in den neuen Browser, der wie gesagt Spartan heißt. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben zu betonen, dass Spartan nichts mit dem Internet Explorer an sich zu tun hat. Anscheinend haben sie gesagt, haben sie einen komplett von Grund auf einen neuen Browser konzipiert und auch eben programmiert, sodass einfach Windows mit Windows 7 beziehungsweise Windows 8 jetzt einfach auch der Internet Explorer stirbt, der, wie wir alle wissen, sowieso der unbeliebteste Internet-Browser von allen war. Das heißt, es ist wahrscheinlich kein schlechter Move, der neue Spartan hat, wie gesagt, nichts mehr damit zu tun und hat eben so ein paar nette kleine Gadgets, die sie auch schon vorgestellt haben und wird eben auch diese Sprachsteuerung von Cortana unterstützen. Ich finde eigentlich das Interessanteste bei diesen Gadgets, auch wenn es, wie gesagt, alles nur so Gimmicks sind und ich mir nicht so ganz sicher bin, wie interessant das überhaupt für mich ist, tatsächlich einen auch vielleicht schon mit Gadgets überladenen Browser zu nutzen. Aber auf jeden Fall kann man sich zum Beispiel handschriftliche Notizen in Webseiten einfach reinkritzeln, die dann im Browser gespeichert werden. Das heißt also, wenn man später auf die Website zurückkehrt, auf der man eben die Notizen gemacht hat, sieht man die Notizen nach wie vor einfach mit drin. Das ist natürlich an sich immer ein ganz praktische, geschickte Sache eigentlich, wenn man eben in längeren Dokumenten, die man online liest, einfach eine kurze Notiz machen kann. Kommen wir vielleicht noch kurz zur Integration Windows 10 und DirectX 12 eben mit Xbox. Ich glaube, das sind tatsächlich auch Dinge, die für uns Spieler, glaube ich, am relevantesten sind. Grundlegend soll es so sein, dass mit Windows 10, wie gesagt, die Verknüpfung zwischen PC und Xbox wesentlich enger wird. Das fängt damit an, zum Beispiel, dass DirectX 10 Xbox-Spiele von der Xbox auf den Computer gestreamt werden können oder sogar aufs Tablet, wenn es eben auch eine Windows-Version drauf hat. Das ist jetzt anscheinend gerüchteweise auch in Zukunft geplant, dass das möglich sein wird, auch rückwirkend zu streamen, also quasi auch von dem PC zurück zu streamen auf die Xbox wiederum. rum. Was genau das jetzt letztendlich wird, wissen wir noch nicht. Aber zumindest gibt es da die ersten Anzeichen für, dass auch das der Fall sein wird. Und zusätzlich arbeiten sie definitiv nebenher auch an einigen Cross-Platform-Spielen. Das haben sie gesagt. Das Einzige, was bislang angekündigt wurde, ist Fable Legends. Was natürlich jetzt erstmal relativ unspektakulär ist, weil ich glaube, niemand interessiert sich wirklich für Fable Legends. Darüber hinaus natürlich trotzdem immer cool, wenn wir eben jetzt hören, dass Microsoft auf jeden Fall anscheinend in Zukunft mehr Richtung Cross-Platform gehen will. Wir haben das jetzt ja schon oft genug erwähnt, Cross-Platform-Spiele, warum wir das so relevant und wichtig finden, gerade Cross-Platform-Multiplayer. Ich glaube tatsächlich, dass es bislang sehr stiefmütterlich behandelt wurde von beiden, von Sony und von Microsoft, die da ziemlich neutral zugestanden haben und eigentlich nicht viel dazu gesagt haben. Wenn jemand sie, glaube ich, darauf angesprochen hat, ein Publisher-Entwickler, da haben sie, glaube ich, manchmal einfach es entweder durchgewunken oder eben abgewunken, aber groß sich wirklich dazu geäußert, was die allgemeine Strategie da sein wird, haben sie sich bisher nicht. Ist, glaube ich, ganz interessant zu sehen, wie eben Microsoft jetzt hier und wahrscheinlich auch Sony in Zukunft vielleicht einfach ein bisschen genauer Stellung beziehen wird. So wie es aussieht, wollen sie wohl beide mehr in Richtung Cross-Plattform, was für uns ja nur wünschenswert ist. Schauen wir jetzt mal letztendlich, wie das genau funktioniert. Und zusätzlich wird es eben dann mit der Einführung von Windows 10 eben auch mit der Integrierung in Xbox One eben auch ein Game DVR geben, also die Möglichkeit direkt einfach Spielszenen, so wie es bei Sony jetzt schon möglich ist, eben einfach aufzuzeichnen, Videos zu schneiden, hochzuladen und dergleichen. Auch einen direkten Streaming-Service soll es wohl integriert geben in Windows 10. Das ist dann, glaube ich, eher interessant für die für die PC-Nutzer, bei denen das quasi der Fall derzeit noch nicht der Fall war, das wirklich im Betriebssystem integriert war. Wie wir ja schon auf der PlayStation gesehen haben, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Es gibt genug Leute, die eben in der PlayStation integriert mit über Twitch streamen zum Beispiel. Diese ganze Möglichkeit, eben mit dem Share-Button kleine Videoschnipsel hochzuladen, wird ja auch sehr viel genutzt. Also ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was durchaus beliebt ist bei der Fangemeinde. Entsprechend ist das, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Ich glaube, dann gehen wir jetzt auch über zum letzten großen Teil, der quasi nochmal separat ist von Windows 10. Ich habe, wie gesagt, bei Windows 10 jetzt nicht alles erwähnt. Ich hoffe, ich habe das wichtig so zusammengefasst. Einfach nochmal genau die Präsentation. Es gibt einmal die Präsentation auf YouTube, die werden wir gegebenenfalls auch verlinken, wo man sich komplett angucken kann. Es gibt einige super gute Zusammenfassungsartikel. Falls ihr so nochmal ein bisschen mehr in-depth was haben wollt, dann schaut einfach nochmal. Und wie gesagt, die HoloLens ist, glaube ich, nochmal das eigentlich andere sehr, sehr relevante und wichtige, was eben da passiert ist neben Windows 10. Vom Prinzip her für alle Leute, die noch gar nichts drüber gehört haben, die HoloLens sieht aus wie eine Art Skibrille, so ungefähr. Ist also tatsächlich ein Stirnband, das man sich aufsetzt und ist damit relativ groß, so ähnlich wie das Oculus Rift, nur dass man eben vorne eine Brille hat, durch die man durchsehen kann, logischerweise. Das Ganze ist nämlich keine VR, also keine Virtual Reality Brille, sondern eine AR, also eine Augmented Reality Brille. Das heißt, man schaut durch die Brille hindurch auf die restliche Umgebung und die Brille projiziert eben auf die Brillengläser dann eben Teile, die man dann in der eigenen Umwelt quasi sieht. Das ist relativ kompliziert, auch wenn man drüber nachdenkt, macht es natürlich auch Sinn, dass es nicht irgendwas ist, was man jetzt schon irgendwie tausendfach gesehen hat. Zum einen natürlich, weil die Brille gleichzeitig auslesen muss, wo welche Gegenstände im Raum sind. Das heißt, wenn sie zum Beispiel etwas auf einem Tisch platzieren will als Virtual Reality oder als eben Augmented Reality Objekt, dann muss sie natürlich auch wissen, wo genau der Tisch ist, wie hoch er ist, wie weit ist er entfernt im Vergleich, ne? Also wie weit ist der Abstand zum Nutzer der Brille und dergleichen. Tiefeninformationen sind sehr wichtig. Wenn ich direkt vor mich auf den Tisch gucke und dann eben entfernt an die Wand, dann ist natürlich eine andere Wahrnehmung. Also meine Augen haben ja natürlich dann eine andere Tiefenwahrnehmung. Das heißt also, das Bild muss entsprechend angepasst werden. Ist alles nicht ganz so einfach, aber von dem, was man bislang gehört hat, eine Handvoll Leute durften es auf dem Event schon ausprobieren, scheint es wohl jetzt derzeit schon sehr beeindruckend zu funktionieren. Es ist eben Kinect-Sensor vorne in die Brille eingebaut, der, so ähnlich wie eben bei Kinect das jetzt schon der Fall ist, quasi einfach das Wohnzimmer oder das Zimmer um dich herum scannt und damit genau weiß, wo sind zum Beispiel Tische, Möbel, Gegenstände, die er dann eben mit Augmented Reality auch überziehen kann. Hauptsächlich scheint das jetzt erstmal für uns Gamer nicht so wahnsinnig relevant zu sein. Sie haben zwar eine Demo gezeigt, in der man eben sieht, wie man Augmented Reality-mäßig im Wohnzimmer Minecraft spielen kann. Dann verkommt tatsächlich Minecraft aber eher zu einer Art Lego-Baukasten, weil natürlich die Perspektive eine ganz andere ist. Dann hat man eben auf dem Tisch vor sich einfach sein Haus stehen mit ein bisschen Garten und kann eben Objekte reinziehen. Also eher wahrscheinlich der Creativity-Modus, der da von Minecraft, nicht unbedingt der Survival-Modus, der da dann dafür relevant ist. Aber ich glaube, das ist eher so eine Art Gimmick ist. Tatsächlich gehen sie sehr viel eher in die Richtung, dass es wirklich um, sagen wir jetzt mal, businessorientierte Anwendungen geht. Es geht zum Beispiel um Unterstützung beim Designprozess, um zu skypen, während man irgendwelche Dinge tut. Vor allem haben sie auch gezeigt, eine Application, dass man eben, wie gesagt, skypen kann, dass die Brille dann, also die Kinect-Sensoren vorne, einfach das Bild übermitteln, das man selbst sieht und dann jemand quasi, der am anderen Ende von Skype sitzt, quasi einem, wenn man zum Beispiel will, unterstützen, während man etwas repariert, dann kann er eben in dem Bild, das er sieht, quasi, das man selbst auch vor sich hat, eben in die Augmented Reality reinzeichnen und sagen, hier an dem Punkt Punkt, umkreist den Punkt, dann sieht man den eben angezeigt bei sich, musst du jetzt zum Beispiel die Schraube anbringen oder so ein Kram. Also es ist tatsächlich eher, sagen wir jetzt mal, Business-Anwendungen. Sie haben sich, glaube ich, auch ziemlich stark hauptsächlich von Google Glass abgrenzen wollen. Google Glass war ja eben sehr, sehr unerfolgreich in der Hinsicht und hatte ja natürlich eher dieses Everyday an den normalen Customer quasi, an den normalen Benutzer, der das im Privatbereich nutzt, sich quasi, ja, sagen wir mal, an die gegen die Werbung quasi und sollte auch wirklich quasi ein etwas sein, dass man den ganzen Tag einfach, ohne dass man es wirklich selbst bemerkt, trägt. Das, was Microsoft da mit der HoloLens gemacht hat, sieht eher danach aus, dass tatsächlich so ein Ding ist, dadurch, dass es auch ein bisschen größer ist. Aufsetzen für spezifische Aufgaben, benutzen, aber nicht den ganzen Tag tragen und wie gesagt, eher businessorientiert, was ja auch an sich relativ schlau ist, weil dann natürlich auch der Preis nicht so relevant ist und so weiter und so fort. Insgesamt ist es, wie gesagt, bei den Leuten, die es ausprobiert haben, schon sehr, sehr gut angekommen. Alle sagen, es funktioniert jetzt schon relativ gut auf jeden Fall. Es soll auch im Laufe des Jahres jetzt irgendwie noch weitere Prototypen geben und eben noch mehr Leute, die es ausprobieren können. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, auch wenn ich, wie gesagt, sagen muss, für uns Spieler, also beziehungsweise für einen Konsumenten an sich ist es jetzt nicht so wahnsinnig relevant, habe ich das Gefühl. Aber einfach die Idee, dass eben Augmented Reality neben zum Beispiel sowas wie VR eben und Oculus Rift relevanter wird, finde ich eigentlich schon ganz spannend und cool. Wie gesagt, müssen wir jetzt mal abwarten, was da letztendlich draus wird. Ist aber definitiv sehr sehenswert. Auch da werden wir, denke ich, auf jeden Fall das ein oder andere Video verlinken. Es gibt zum einen Werbevideo eben und auch ein paar andere Sachen direkt aus der Demonstration, wo man es eben nochmal sehen kann, wie es benutzt wird. Super, super spannend auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das war jetzt so das Wichtigste aus dem Microsoft-Event. Ich habe gesehen, es hat doch relativ lange gedauert. Ich hoffe, ihr habt es irgendwie durchgehalten. Viele Informationen in kurzer Zeit. War an sich, finde ich, muss ich sagen, sehr gut gehandeltes Event von Microsoft. War gut gemischt, es war nicht zu lang, es war ziemlich spannend, dass man HoloLens davor irgendwie noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, hat es, glaube ich, nochmal wesentlich interessanter gemacht, weil es eben noch was anderes gab neben Windows 10. Ich glaube, der Move, dass sie sagen, Windows 10 umsonst für alle, die eine Windows 7 und 8 Lizenz haben, ist relativ schlau, um eben, wie gesagt, sowas wie Windows XP dann zu verhindern, dass noch Leute jahrelang einfach Windows 7 nutzen. Insgesamt fand ich, war es eigentlich ein echt ganz cooles Event und Windows 10 klingt in der Theorie zumindest auch nicht verkehrt auf jeden Fall. Und HoloLens eh super spannend. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch so viel da hinzufügen muss. Ich sehe das ähnlich. Also das Free Upgrade auf jeden Fall Windows 10 ist auf jeden Fall für das, was sie machen wollen, auf jeden Fall intelligent. Ich denke, viele Leute wird das dann auf jeden Fall auch den Sprung auf Windows 10 erleichtern. Jetzt ist dann halt hängt es halt von Windows 10 ab. Ich meine, es sieht jetzt bisher so aus, als würde es eben das werden, was Windows 8 eben hätte sein sollen, aber nicht wahr. Und ich meine, an sich brauche ich auch nichts Besseres, also nichts Besseres als ein einfach besseres Windows 7. Ja. Mehr will ich ja gar nicht haben. Und ich meine, für mich macht das Spieletechnik jetzt erstmal wenig Unterschied, aber das wäre dann einfach nur für den reinen PC-Nutzer in mir, dass ich das Gefühl habe, ich möchte einfach keine Windows 8-Erfahrung haben. Zumindest nicht die, die ich bisher hatte, wenn ich an Windows 8-Rechnern gearbeitet habe. Und die HoloLens, die sieht auf jeden Fall super interessant aus. Ich meine, du hast ja auch schon gesagt, das ist wahrscheinlich dann ein Gerät, das eher vielleicht auch im kreativen Bereich, im Business-Bereich dann Verwendung finden wird. Also für Spiele, glaube ich, sind einfach die Faktoren nicht so wirklich gegeben, um das jetzt wirklich breitflächig in der Videospielindustrie einzusetzen. Also sowas wie im Creative-Modus von Minecraft mag das ganz gut funktionieren, aber ich glaube nicht, dass das jetzt einen so großen Unterschied für Videospiele machen wird, wie das jetzt zum Beispiel VR mit Oculus oder Morpheus eben der Fall sein wird. Aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, was Microsoft da am Start hat. Ja, definitiv. Ich meine, ich glaube, in dem VR-Bereich hatten sie auch, glaube ich, nie vor, wirklich noch mit reinzugehen, weil es da eben schon zwei starke Vertreter gibt mit Morpheus und eben Oculus VR. Und Oculus VR hat ja in der Hinsicht auch, sagen wir mal, nochmal ganz andere Anwendungen auf jeden Fall. Also deswegen muss man das schon ganz klar unterscheiden. Ja, definitiv. Es ist auf jeden Fall spannend. Also ist vielleicht nicht unbedingt für uns Konsumenten ganz so interessant wie zum Beispiel Oculus VR, aber grundlegend schon durchaus cool, gerade wenn man sich eben anguckt. Also guckt euch einfach mal die Videos an. Es ist schon durchaus spannend zu sehen, was damit schon theoretisch möglich ist. Hat mir schon ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter, nachdem wir jetzt ja doch recht viel Zeit damit aufgewandt haben, quasi, wie gesagt, hauptsächlich Infos rausgehauen, nicht viel diskutiert, gehen wir zum nächsten Thema nämlich, dem Hack für den Nintendo 3DS, dass er endlich region-free ist. Ja, genau, Zuhörer von unserem Podcast werden ja wahrscheinlich mittlerweile schon mitbekommen haben, dass ich ja so auf einem, ja, persönlichen Kreuzzug gegen Region-Locks bin. Und dementsprechend war ich dann recht erfreut, als ich eines Morgens gelesen habe, dass es einem Hacker unter dem Username Smalum gelungen ist, den Region Lock auf dem 3DS auszuhebeln. Und das wäre jetzt an sich jetzt erstmal nichts Spektakuläres, aber das Spektakuläre in dem Sinne daran ist, dass der Hack wirklich nur dafür da ist, um das Abspielen von ausländischen 3DS-Modulen auf den 3DS zu ermöglichen. Es wird also keine Flashcard benötigt, es wird nichts am 3DS-System an sich verändert, also es wird auch nichts auf den NAND geschrieben oder sonst irgendwas in der Firmware verändert, sondern es ist einfach nur ein kleiner Hack, mit dem man, es ermöglicht, legal gekaufte Retail-Spiele aus dem Ausland eben zu spielen. Und dieser Hack, der funktioniert eben so, dass, also der funktioniert auf allen Firmware-Versionen von 4.0 bis 9.4, also auch auf der aktuellsten, nämlich 9.4. Und ist auch super einfach anzuwenden. Man muss einfach nur eine Launcher-Datei auf den Root der SD-Karte vom 3DS kopieren, das Spiel, das man eben abspielen möchte, in den 3DS reintun, die Download-Play-Applikation öffnen, während die Applikation offen ist, den Browser öffnen und auf eine dafür bereits vorbereitete Exploit-Seite gehen. Und wenn man auf dieser Seite ist, dann geht der Browser, also wird der Bildschirm normalerweise einfach schwarz für 10 Sekunden und der 3DS startet einfach das Modul, obwohl es das Modul eigentlich gar nicht erkennt. Und schon kann man auf seinem 3DS Spiele aus allen Regionen spielen. Ich habe das natürlich sofort ausprobiert. Ich besitze ja noch zwei europäische Spiele. Ich bin ja zwischenzeitlich auf einen amerikanischen 3DS umgestiegen und ich habe Fire Emblem Awakening und das Ocarina of Time Remake noch als deutsche Version hier rumliegen gehabt. Ich habe das ausprobiert, hat sofort geklappt. Alle meine Save Games waren noch drauf. Ich konnte einfach anfangen zu spielen. Das Einzige, was natürlich nicht funktioniert, ist, man hat keinen Zugriff auf die ausländischen E-Stores, also die sind dann weiterhin immer noch locked. Das heißt, wenn es dann um DLC geht und so weiter, da guckt man immer noch in Anführungszeichen dumm aus der Wäsche. Aber zumindest sollte das für alle Nutzer, die eben entweder bestimmte Spiele eben noch spielen wollen auf ihrem 3DS oder eben physische Versionen von bestimmten Spielen, die es in Europa zum Beispiel nur digital gibt, ist das dann auch die perfekte Lösung. Das Gute ist nämlich, dass das Ganze nämlich eben Piraterie eben nicht erlaubt. Das Ganze ist nur ein kleiner Hack, der es eben ermöglicht, ausländische Karten abzuspielen. Und das Einzige, was jetzt in Zukunft vielleicht noch dazukommen könnte, ist eben, dass wenn 9.4 oder wenn Nintendo ein Update herausbringt für die Firmware, dass das dann eben nicht mehr funktioniert und man sich dann eben als Nutzer dann entscheiden muss, ob man updaten möchte und dann sozusagen weiterhin auf Zugriff auf den E-Store zu haben oder eben weiter lieber in halbwegs region-freeen 3DS haben möchte. Als zusätzliche Information vielleicht noch auf dem neuen 3DS, der jetzt auch in knapp 2 Wochen auch in Europa erscheinen soll, wird das nicht funktionieren bislang. Der Code ist öffentlich erhältlich momentan, das heißt, der Typ sagt einfach, er wird wahrscheinlich dran arbeiten, aber vielleicht werden es einfach andere tun. Aber bisher sieht es einfach so aus, es funktioniert nur auf den 2DS-Modellen, den 3DS und dem 3DS XL und nicht auf den New 3DS oder dem New 3DS XL. Ja. Aber ja, also ich war ziemlich begeistert, es funktioniert super einfach, was auch wieder zeigt, dass den Region Lock eben auszumachen, wäre keine Sache von, wir müssen die ganze Hardware umstrukturieren, sondern da müsste Nintendo einfach nur den Schalter umlegen. Und ich hoffe so ein bisschen, dass jetzt nachdem es einfach draußen ist, vielleicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt einfach aus. Ich glaube nicht wirklich dran. Aber schon an den Reaktionen, wo viele gesagt haben, oh, ich kann mir jetzt ein paar japanische Spiele kaufen, sehe ich schon wieder den Sinn dieses Region Locks wieder nicht, weil ich mir denke, seid doch froh drum, Leute kaufen plötzlich noch mehr Spiele. Also, ja, lass den Scheiß doch einfach gleich bleiben. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde, das muss man auch nochmal unterstreichen, wir erwähnen es jetzt deswegen auch wirklich nur hier im Podcast, weil man eben damit sich nicht irgendwie die Möglichkeit man ermöglicht sich damit nicht das Abspielen von illegalen ROMs oder so ein Kram. Es ist wirklich einfach nur legal gekaufte Spiele aus einer Region sind damit spielbar und ich finde auch tatsächlich, dass das ein völlig legitimer Hack ist. ich bin vielleicht nicht ganz so... Sagen wir mal, ja, ich hasse es nicht ganz so sehr, dass es Region Locks gibt, weil es mich hauptsächlich nicht betrifft, aber ich kann das total nachvollziehen, dass du das total doof findest. Zumal man auch das Gefühl hat, dass es einfach echt aus dem letzten Jahrtausend kommt immer noch von Microsoft, von Nintendo, sonst macht das eigentlich wirklich nicht irgendwie noch irgendwas. Ich meine, es macht halt keinen Sinn, wenn ich halt denke, ich tue mein Ocarina of Time rein und plötzlich funktioniert das. Ich meine, natürlich funktioniert das, das gleiche Gerät. Das ist, ja. Also. Warum? Ja, es ist super easy. Wie wir schon öfter festgestellt haben. Ja, war einfach irgendwie an der Zeit. Hat ein bisschen lang gedauert tatsächlich, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert, bis es jemand irgendwie hinkriegt. Aber jetzt funktioniert's und ich glaube, so ganz verkehrt wäre es nicht, wenn Nintendo sich jetzt vielleicht einfach dazu durchringt, es auch selbst mal. Ja, mit Flashcard war es ja schon länger auch möglich, den Region-Lock zu sprengen. Aber so eine Flashcard ermöglicht halt eben auch das Abspielen von illegal runtergeladenen ROMs. Deswegen ist das jetzt auch nichts, womit wir uns hier beschäftigen wollen. Richtig. Und auch nicht sollten. Aber da ist man sich eigentlich recht sicher, dass, also es wird nichts am 3DS verändert, das heißt, an sich ist das Ganze, glaube ich, völlig legal, weil man nichts... Ja, es ist eine dieser typischen legalen Grauzonen wahrscheinlich. Irgendwie kann man da garantiert auch argumentieren. Es ist zumindest definitiv nicht offensichtlich illegal, wie die meisten anderen Hacks definitiv, ja. Das stimmt. Die großen Seiten haben wir nicht darüber berichtet, deswegen, ich glaube, die sind auch noch ein bisschen vorsichtig, aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen Grund, jetzt auch den Hack nicht zu verlinken, also wer das ausprobieren möchte. Ja, in der Tat. Feel free to do so. Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter mit einer relativ kuriosen News quasi, so ungefähr. Es ist irgendwie schwer zu sagen, ob es eigentlich kurios ist letztendlich oder nicht, weil irgendwie macht es gleichzeitig auch doch wieder Sinn, was da passiert ist. Trotzdem, im ersten Moment, glaube ich, sind die meisten Leute dadurch doch ein bisschen vor Kopf gestoßen, wenn man jetzt einfach nur die Überschrift hört, dass der ehemalige, ein ehemaliger wirtschaftlicher Berater von Valve, der neue Finanzminister von Griechenland ist, dann ist es erstmal so, was, warum und wo kommt das jetzt plötzlich her? Wenn man dann die Geschichte, wie gesagt, hört, ist es ein bisschen unspektakulärer. Letztendlich war es einfach so, dass Yannis Varoufakis, ich sage es nochmal, ohne Ahnung zu sagen, ob es richtig ist oder nicht, hat im März 2012 angefangen für Valve zu arbeiten, nachdem ihm Gabe Newell kurz davor eine E-Mail geschrieben hatte. Wie gesagt, Varoufakis ist ein griechischer Professor eben für Wirtschaftswissenschaften, hat einen relativ bekannten Blog auch, der von vielen Leuten eben gelesen wird, der relativ bekannt ist eben auch für seine Qualität in dem Bereich, und Gabe Newell unter anderem eben ist auch einer der Leute, die regelmäßig diesen Blog lesen, und als der sich damit beschäftigt hat, wie gerade die virtuelle Ingame-Wirtschaft in Team Fortress 2 und Dota 2 funktioniert. Da haben sie nämlich gerade zu dem Zeitpunkt ein bisschen Probleme damit gehabt. Sie haben festgestellt, dass es nicht so ganz klar ist, wie man was von der Preisspanne her macht, was man letztendlich überhaupt als, sagen wir mal, Bezahlinhalt darstellt und was nicht. Das heißt, sie haben einfach grundlegende Überlegungen angestellt zur Ingame-Wirtschaft in diesen beiden Spielen. Waren sie nicht ganz sicher, und wie gesagt, Gabe Newell ist anscheinend jemand, der regelmäßig diesen Blog liest, und während er diesen Blog gelesen hat, muss ihm irgendwann aufgefallen sein, hey, das ist ungefähr dasselbe Verhältnis oder dasselbe Prinzip wie gerade Deutschland zu Griechenland. Und daraufhin hat er eine E-Mail einfach geschrieben an eben den genannten Yannis Varoufakis und hat darin gesagt, ja, wir sind eine Videospielfirma, wir haben derzeit Probleme eben mit einer virtuellen Ingame-Wirtschaft, und ich hätte da einige Fragen zu, wären Sie vielleicht bereit, mit mir darüber zu reden? Und im ersten Moment hat er selbst gesagt, hat er diese E-Mail gelesen, nach dem ersten Satz hätte sie fast schon direkt gelöscht, weil er nicht wusste, was das überhaupt alles sein soll. Nachdem er sich dann aber doch einmal komplett durchgelesen hat, hat das ganz interessant gefunden, hat sich eben von Valve ins Valve-Hauptquartier fliegen lassen, da haben die sich eben getroffen und unterhalten, und dann hat ihn eben Valve kurz darauf als Berater eingestellt. Er hat dann eben eine Zeit lang da gearbeitet, hat eben, wie gesagt, in dem Bereich auch einfach beraten, in eben Ingame-Economy von Team Fortress 2 und Dota 2. Und nachdem er da dann irgendwann wieder aufgehört hat zu arbeiten, ist er dann eher in weiter Richtung Politik gegangen und ist jetzt eben, ja, wie gesagt, der neue gewählte Finanzminister von Griechenland. Der jetzt auch schon im Amt ist, es gab schon das erste Treffen eben, auch bezüglich, der immer noch anhaltenden Schuldenkrise in Griechenland mit Repräsentanten der EU und so ein Kram. Also es ist einfach wirklich ganz normal voller Politiker quasi, Vollzeitpolitiker und Finanzminister. Und einfach nebenher noch Ex-Angestellte von Valve, was das Ganze eben super... ja, unsinnig und lustig macht. Auch wenn es natürlich jetzt an sich erstmal nichts mit uns zu tun hat, das ist, glaube ich, alleine schon der Kuriosität wegen einfach wert gewesen, da mal kurz drüber zu reden. Dass eben jemand, der in Anführungsstrichen aus der Spielebranche kommt, in großen Anführungsstrichen, jetzt eben der Finanzminister von Griechenland ist. Wie gesagt, wenn man sich den ganzen Werdegang anguckt, dann macht das wesentlich mehr Sinn, und weiter, wie gesagt, richtig interessant für uns Gamer ist es eigentlich nicht, weil es keinen Unterschied für uns macht, aber trotzdem finde ich eine ganz interessante, kuriose Geschichte auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre auch nicht ganz so kurios, wenn es jetzt nicht der Finanzminister von Griechenland wäre, weil das, glaube ich, momentan der Finanzminister ist, der von allen am meisten im Blick ist. Wenn es der Finanzminister von Litauen wäre, würde es, glaube ich, auch wieder niemanden interessieren. Richtig, das ist tatsächlich so die Sache, dass, glaube ich, gerade selbst außerhalb von Europa gibt es, glaube ich, keinen relevanteren Finanzminister auf der Welt derzeit, gerade was Weltwirtschaft angeht. Von daher ein, sagen wir jetzt mal, sehr öffentlichkeitswirksamer Posten definitiv. Also da werden wir, glaube ich, noch genug von mitkriegen, von dem jungen Mann. Aber wie gesagt, an sich mit Spielen hat es natürlich erstmal nichts zu tun, aber es ist lustig und bescheuert genug, dass wir es erwähnen wollten und mussten. Noch ist Satoru Iwata nicht Ministerpräsident von Japan. Richtig. Please understand. Miyamoto kandidiert demnächst. dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema. Wie wir ja schon vor geraumer Zeit angekündigt haben, wissen jetzt, glaube ich, auch schon alle, worum es geht. Aber vielleicht führst du uns trotzdem mal grob ein, trotzdem nochmal, was genau wir heute machen wollen. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, gerade eben anhand der aktuellen Lage auch. Wir haben uns ja schon oft genug darüber unterhalten, was im letzten Jahr so alles schiefgegangen ist, eben in Hinsicht auf Launches, Day-One-Patches, Pre-Order und dergleichen. Und führ uns mal ein, was genau wir heute machen wollen. Genau, wir haben ja damals im Zuge der ganzen Ubisoft-Geschichte, vor allem im Herbst, da ging es dann vor allem um Assassin's Creed Unity, es ging um Just Dance und auch um ein paar Probleme, die es bei The Crew gab, haben wir ja schon andeuten lassen, dass wir eben in einem Hauptthema darüber sprechen wollen, inwiefern eigentlich Spiele heutzutage, wenn sie fertig rauskommen, also Day One, dass es anscheinend Probleme dabei gibt, die möglichst bugfrei oder auch problemfrei eben herauszubringen. Es gab letztes Jahr nicht nur von Ubisoft viele Beispiele von groß erwarteten und auch großen AAA-Titeln, die eben zum Launch extreme Probleme hatten. Auch ein Drive Club muss dabei genannt werden, die Halo Master Chief Collection muss genannt werden. Auch Watch Dogs hatte so ein bisschen seine Wehwehchen, wobei da weniger dann wirklich richtige Performance-Probleme gab, sondern einfach das Spiel nicht ganz so rund lief, wie es vielleicht viele erwartet haben. Aber man merkt schon, dass es so ein sich anschleichender Trend ist und der wird dann eben auch gepaart mit noch anderen Sachen, die eben irgendwie damit zu tun haben. Zum einen sind das riesige Day-One-Patches, die man erst runterladen muss, sodass auch viele sich mittlerweile auch immer fragen, naja, ich kaufe jetzt ein Spiel jetzt auch physisch, um dann sofort loslegen zu können, muss erst noch 5 GB Day-One-Patch runterladen, weil die Deadlines für Spiele so mittlerweile so hart sind, dass manchmal die ganzen eben viele Bugfixes es gar nicht mehr für die gepresste Version schaffen. Gepaart mit sowas wie Review-Embargos, die teilweise bis entweder ganz nah an Release oder sogar hinter Release hinter Release verschoben werden, wie es zum Beispiel bei Assassin's Creed Unity der Fall war, wo Reviews erst um 12 Uhr am Release-Tag, also nicht 12 Uhr Mitternacht, sondern 12 Uhr mittags an Release-Tag eben veröffentlicht werden durften und auch viele sofort dann das Gefühl hatten, okay, Ubisoft wusste eben, dass die Reaktion auf die Bugs und auf die Probleme von Assassin's Creed Unity eben mögliche Käufer davon abschrecken würde, das Spiel zu kaufen und dann hat dann sozusagen dann absichtlich das Embargo hinter den Release-Termin gelegt und natürlich hängt das auch mit vielen Pre-Order-Incentives zusammen, die mittlerweile in der Industrie ganz groß sind. Also Publisher möchten eben, dass Spieler immer mehr Spiele bereits pre-ordern. Das macht natürlich für die Sinn. Sie können so ungefähr dann schon planen, wie viele Einheiten sie absetzen werden und haben dann eben schon, bevor das Spiel überhaupt draußen ist, eben schon fix Käufer eben eingeplant und versuchen das natürlich zu locken, indem es immer mehr Special Editions gibt. Es gibt Limited Editions, es gibt Deals, bestimmte exklusiven DLC, den man für einen Pre-Order kriegt oder eben bestimmte andere Sachen und auch das hat mittlerweile Auswüchse erreicht, dass man mittlerweile das Gefühl hat, diese ganze Kombination aus Spiele kommen teilweise unfertig oder voller Bugs Day One raus, Leute werden aber trotzdem dazu angehalten, Day One zu kaufen und Reviews kommen nicht früh genug, damit sich Leute schon im Vorfeld darüber informieren können, ob ein Spiel eben das erfüllt, was es eben hat und es ist ein sehr breites Thema, deswegen was diskutieren wir. Ich hoffe also, dass wir heute irgendwie eine gute Struktur reinkriegen. Aber erstmal, was hältst du denn so ganz generell so von der ganzen Sache? Also jetzt unfertige Spiele Day One, vielleicht fangen wir mal mit dem Thema an. Ich wollte sagen, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen einschränken, was genau wir quasi als erstes angehen wollen. Ja, unfertige Spiele Day One, ich glaube tatsächlich, das hängt natürlich auch alles ein bisschen zusammen mit solchen Sachen wie Pre-Order oder so einem Kram, da werde ich glaube ich auch gleich noch drauf eingehen. Grundlegend ist es ja so, dass wenn wir zum Beispiel sowas wie Watch Dogs und Assassin's Creed jetzt mal als Beispiel nehmen, dann hast du ja auch nicht wahnsinnig viele Varianten und das haben wir ja auch schon das letzte Mal gesagt, als wir darüber geredet haben. Ich glaube, ein großer Teil des Problems ist tatsächlich diese riesige Hype-Maschine, diese grundlegende Präsenz im Internet und diese schon so breit angelegten Marketingkampagnen, die einem das Spiel schon zum einen natürlich schmackhaft machen, aber vor allem einfach schon so aktiv die ganze Zeit ins Gedächtnis rufen. Die wollen ja auch Monate vor dem Verkauf schon, dass du ständig und ewig über das Spiel redest, dass du überdenkst. Ich meine, wir machen es ja letztendlich genauso. Wir reden jetzt schon seit anderthalb Jahren so ungefähr, habe ich das Gefühl. Wenn das Spiel rauskommt, wahrscheinlich ungefähr zwei Jahren über scheiß The Division. Das heißt also, die Spiele werden immer früher und immer stärker schon beworben, sodass man einfach die ganze Zeit schon dieses Spiel im Kopf hat. Und dann ist natürlich ein großes Problem, wenn du dann einen Release-Termin angibst, der natürlich im ersten Moment, und das ist natürlich auch ein grundlegendes Problem, das vielleicht ändern muss, aber einfach eines der ältesten Probleme wie die Spielindustrie überhaupt, im ersten Moment erstmal, sagen wir mal, optimistisch ist. Das ist nicht der Termin, zu dem du weißt, dass es 100% fertig ist, sondern es ist der Termin, zu dem du glaubst, bis dahin könnten wir es schaffen. Zum einen ist natürlich auch die Videospielentwicklung ein super dynamisches Business, das heißt also, da kann natürlich auch in letzter Sekunde was schief gehen und dann brauchst du plötzlich doch noch einen Monat länger, aber so grundlegend, glaube ich, könnte man wahrscheinlich auch noch einen realistischen Termin planen, nur, und das kommt noch zusätzlich dazu, ich hole da jetzt schon 10 Themen mit rein, die wir wahrscheinlich noch einzeln besprechen müssen, ich versuche es nachher wieder auseinander zu dröseln. Was natürlich noch dazu kommt, ist, dass wir jetzt mittlerweile zwei große Release-Fenster im Jahr haben. Es ist nicht mehr so, dass ein Spiel einfach rauskommt, wann es rauskommt, da haben wir beiden vorhin ja auch schon vorher ein bisschen drüber diskutiert, sondern du hast im Normalfall so, sagen wir mal, das Ende des ersten Quartals, du hast so März, April im neuen Jahr, wo dann eben so eine große Flut an Spielen im Normalfall kommt, dann hast du das Sommerloch, dann hast du die Zeit kurz vor Weihnachten, wo dann nochmal relativ viel kommt, eben fürs Weihnachtsgeschäft, für Holiday. Und dann hast du eben wieder diese Weihnachtspause bis in Januar, Februar rein, wo erstmal nichts passiert. Das schränkt natürlich die Leute immer noch mehr ein. Das heißt also, wenn du in einem dieser beiden Fenster einen Termin finden musst, wenn du natürlich einen Termin finden musst, der nicht auch nicht zu lange dauert. Das Spiel darf auch gar nicht so lange entwickelt werden. Ne? Auch selbst Videospielentwickler, und das ist ja auch etwas, was wir öfter schon mal gesagt haben, Publisher sind nicht nur böse. Videospielentwickler brauchen auch gewisse Deadlines, damit gewisse Dinge funktionieren. Das Problem ist bloß eben, dass diese Deadline flexibel sein müsste, aber letztendlich nicht mehr sein kann, weil du jetzt schon so viel Hype aufgebaut hast, weil es jetzt schon seit 3 Monaten das ganze Spiel zum Pre-Ordern gibt. Wie wir ja auch schon, wie du ja schon angesprochen hast, über das wir ja auch noch reden werden, eben mit Pre-Order-Incentive, mit Vorbesteller-Spezialedition, mit Collector's Editions. Ich meine, wenn wir uns Watch Dogs angucken, du brauchst ein verfluchtes Diagramm, um überhaupt nur einigermaßen durchzusteigen, was in welcher Version enthalten ist. Zumal ja vieles davon auch rein exklusiv ist. Ich meine, es gibt mittlerweile Pre-Order-Boni, die kriegst du halt nur für Pre-Order, die wirst du danach nie wieder kriegen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil natürlich gewisse Fans halt gewisse Dinge einfach haben wollen. Das heißt also, du motivierst die Leute so früh wie möglich, dieses Spiel schon zu kaufen quasi, vorzubestellen und letztendlich hast du dann nicht mehr viel Möglichkeit, wenn das Spiel verschoben werden muss, das Spiel wirklich noch zu verschieben. Das heißt, was machst du? Du bringst das Spiel trotzdem in dem Termin raus. Mittlerweile haben sich fast alle daran gewöhnt, dass es dann halb fertig ist und versuchst es eben mit Day-One-Patches und Review-Embargos so gut wie möglich über Wasser zu halten für den ersten Monat, bis es einigermaßen läuft. Und das ist natürlich an sich, wie gesagt, das ist so eine Art Teufelskreis fast. Das bedingt sich alles gegenseitig. Es gibt so viele Faktoren, die da mittlerweile Einfluss drauf nehmen, dass ich das Gefühl habe, es ist relativ schwer, daraus auszubrechen. Und ich glaube tatsächlich, und das muss man sich natürlich auch nochmal ins Gedächtnis rufen, Assassin's Creed Unity ist in dem Zustand, in dem es war, rausgekommen. Und Assassin's Creed Unity war so kaputt, dass es keine Möglichkeit gab, dass Ubisoft nicht wusste, wie sehr es kaputt ist. Es gab keine Möglichkeit auf der Welt, dass sämtliche ihrer Testrechner zufällig auch mit den ganzen Testspielern und so ein Kram genau so gespielt haben und das Ganze genau so gelaufen ist, dass sie das Gefühl hatten, das Spiel läuft flüssig und ohne Probleme. Das heißt, sie müssen gewusst haben, was das für ein Desaster war. Sie haben sie trotzdem entschieden, es rauszugeben. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie Watch Dogs ausgesehen haben muss, dass sie das verschoben haben ein halbes Jahr. Ist natürlich auch so eine Frage, ob sie vielleicht auch aus Watch Dogs gelernt haben. Vielleicht hat sich Watch Dogs im Nachhinein so schlecht verkauft, dass sie gesagt haben, das können wir nicht normal machen. Und haben Assassin's Creed Unity einfach rausgebracht in Hoffnung, es gibt genug Leute, die es kaufen. Und vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass die Leute nicht so sehr enttäuscht sind, dass sie nicht wieder ein Spiel kaufen. Ich meine, das ist ja das große Problem. Vieles davon bleibt ja auch absolut letztendlich konsequenzlos, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube nicht, dass Assassin's Creed Franchise mit Assassin's Creed Unity gestorben ist. Auch wenn man das natürlich hart bestrafen sollte, Assassin's Creed Unity hat sich super gut verkauft. Und dadurch, dass mittlerweile Review-Embargos schon fast ein Stück weit normal geworden sind, auch wenn Leute wie du und ich uns darüber Gedanken machen, wenn ein Spiel ein Review-Embargo hat, sind wir beiden erstmal, oh. Das, ich meine, Embargos haben wir viel, es kommt daran, bis wann das Embargo gesetzt ist. Also natürlich, klar. Ich meine, Embargos hatte fast jeder, aber ich meine jetzt halt eben wirklich so Day-One-Embargos. Ja. Ne? Also du kriegst entweder erst am Spieltag, ich meine, manche Leute haben ja sogar erst am Tag, als es rauskommt, um 12. Also 12 Uhr mittags. Ja. Oder am Tag, an dem es rauskommt, Mittag, irgendwann abends. Oder vielleicht auch erst einen Tag später, dass das Embargo aufhört. Und dann muss man schon sagen, da klingeln bei uns schon die Alarmglocken. Aber das ist auch nicht bei jedem so. Ne? Ich meine, das setzt auch voraus, dass du dich damit beschäftigst, ob es Reviews gibt, dass du Reviews liest. Ist ja nicht unbedingt bei jedem der Fall. Das heißt, das Ganze, wie gesagt, es bleibt so ein bisschen konsequenzlos. Die Leute können Review-Embargos machen, sie können das Spiel letztendlich versauen, sie können einen Monat brauchen, bis das Spiel einigermaßen läuft. Ich habe das Gefühl, mittlerweile sind die meisten Leute das so gewohnt, dass es gar keinen mehr groß stört. Ich meine, es gibt immer noch Aufregungen, aber das setzt sich nicht in verringerten Verkaufszahlen um, habe ich das Gefühl. Ich meine, welcher Multiplayer-Titel ist im letzten Jahr rausgekommen, der von Anfang an mit stabilen Servern, stabilem Serverbrowser und gutem Matchmaking wirklich gelaufen ist? Mir fällt nicht ein einziger ein. Alles hat am Anfang riesen Probleme. The Crew, Drive Club, alles, was irgendwie groß Multiplayer war. Ich glaube, Destiny lief einigermaßen sogar okay für das, was es war, aber... Stimmt, Destiny lief einigermaßen okay. Aber Destiny hat ein anderes Problem. Richtig, aber sowas wie zum Beispiel Battlefield und so, auch das Battlefield, das rausgekommen ist, es ist einfach super, super... Ja gut, Battlefield 4 war super verbuggt, also das hat ja gar nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile funktioniert, aber es ist halt auch wieder so ein Titel damals gewesen, war ein Launch-Titel auch auf der PS4. Ja, das ist halt so das Problem. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, also es sind sehr viele Faktoren, die darauf Einfluss nehmen und dann ist halt wirklich das kleine Problem einfach, oder das große Problem einfach, dass es halt wirklich keinerlei Auswirkungen eigentlich auf zukünftige Verkaufszahlen hat. Sodass man sowas wie Assassin's Creed Unity einfach auch, ich meine, klar, das können sie nicht 2-3 Mal bringen, aber einmal können sie es auf jeden Fall machen, ohne dass sie wirklich große Konsequenzen zu befürchten haben. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben natürlich viel über Ubisoft geredet im letzten Jahr, weil die gerade aufgefallen sind damit, aber die waren bei weitem nicht die einzigen. Ich meine, wir haben jetzt schon genug Spiele genannt. Ich glaube, nur Assassin's Creed Unity und Watch Dogs waren zwei sehr krasse Beispiele. Mit einem halben Jahr Verschiebung bei Watch Dogs und eben Unity, das einfach ein völliges Desaster wirklich war am Anfang. Ja, also ich meine, dieses ganze... sag mal, dass es konsequenzlos bleibt. Das ist ja in dem Sinne auch nicht überrascht, habe ich ja auch schon gesagt, diese ganzen Pre-Order-Incentives, die, ich meine, Spieler sind halt auch in dem Sinne, die vergessen das schon nicht, aber es ist ja auch immer dieses innerliche Zerrissensein, dass man das Gefühl hat, naja, ich weiß, ich sollte eigentlich nicht mehr Day One kaufen, aber Spiele lassen sich nun mal hypen und ich glaube, das ist alles so eine Sache. Man kann doch so oft sagen, lass mich nicht davon hypen, ich gehe völlig stoisch an die Sache ran. Das funktioniert halt bei manchen Spielen eben nicht und dann ist man eben auch wieder so, naja, man möchte aber diese ganzen Inhalte haben, man möchte vielleicht die Collector's Edition haben und kauft dann eben doch wieder Day One. Wobei es natürlich in dem Sinne, wenn zumindest Reviews früh genug rausgegeben werden. Also ich meine, man muss ja den meisten Reviews nicht glauben und ich weiß, wir haben auch schon mal über Reviews gesprochen. Reviews sind nie so objektiv, wie sie eigentlich sein sollten und können es wahrscheinlich auch gar nicht sein. Aber sie geben trotzdem schon mal einen ganz guten Überblick darüber, die Wahrscheinlichkeit, wie sehr es dir gefallen könnte, auch von dem, was sie schreiben. Es gibt zumindest dann Aufschlüsse auch über, ob bestimmte Mechaniken oder bestimmte technische Probleme existieren. Das sind ja Sachen, die, geschmacksneutral sind und die jeden Spieler betreffen. Und ich glaube, viele Spieler hätten sich bei Assassin's Creed Unity anders überlegt, wenn es wäre jetzt auch egal gewesen, ob der Review geschrieben hätte, der mag jetzt irgendwie das neue Setting nicht, aber wenn er gesagt hätte, es ist einfach völlig verbuggt, dann hätte es wahrscheinlich viel davon abgehalten, ihren Pre-Order aufrechtzuerhalten, hätten das dann einfach storniert. Aber so ist es natürlich sehr schwierig und ich finde es halt, also zumindest im Hardcore-Bereich merkt, also zum Beispiel vor dem NeoGAF, da liest man, naja, man kauft einfach nicht mehr so viel Day One. Aber auch, wie du schon gesagt hast, es wird trotzdem immer genug Leute geben, die eben Spiele Day One kaufen. Und ich finde auch diese ganzen Praktiken, also ich meine, Embargos gab es schon immer, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, aber die Frage ist immer, bis wann? Also früher war das eigentlich immer ganz gang und gäbe, dass man, keine Ahnung, eine Woche vorher ungefähr ab dem Zeitpunkt schon angefangen hat, Reviews rauszugeben und man sozusagen dann auch ein bisschen Zeit hatte, um sich eben dann noch zu entscheiden, kauft man dieses Spiel jetzt Day One oder eben nicht. Und heutzutage ist es halt meistens nur noch so, okay, 2 Tage vor Release immer noch kein einziges Review draus und wir müssen wahrscheinlich noch 2 Tage warten. Und wenn dann schon Entwickler oder Publisher eben dann mit Pressemitteilungen rauskommen, wie glaub nicht an die ersten Reviews, die Spielerfahrung wird eine ganz andere sein, wenn erstmal die ganzen Server voll sind mit Menschen und so weiter. Also wirklich viel Vertrauen in diese Nachricht habe ich nicht, weil ich das Gefühl habe, wenn euer Spiel wirklich so gut ankommen würde, müsstet ihr das nicht schreiben. Also das ist schon so, ihr macht jetzt schon Damage Control, bevor Damage da ist. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz schlechtes Zeichen. Ich wollte sagen, das ist halt schon so, ich meine, da kann man ja schon als Käufer keinen guten Eindruck mehr davon haben. Also wenn schon Entschuldigungen kommen, bevor das Spiel das erste Mal gestartet habe und ich irgendwie offensichtlich beschweren konnte, Ja, wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig, definitiv. Ja, wie gesagt, das ist halt das Schwierige daran. Es gibt halt so viele Faktoren, die da wirklich Einfluss drauf nehmen, ne? Also ich meine, du hast absolut recht, wir haben es ja auch schon öfter mal gesagt. Man will sich eigentlich nicht hypen lassen und man kritisiert das ein Stück weit auch, aber bei mir ist es ja genauso. Ich meine, wieder The Division, bestes Beispiel. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich meine, das ist auch so eine Sache. Du hast ja auch selbst schon gesagt, du bist mittlerweile skeptisch. Selbst das kriege ich nicht hin. Ich bin bei vielen Dingen mittlerweile skeptisch. Ich bin bei mittlerweile Witcher 3 zum Beispiel nicht mehr so ganz sicher, wie mir das gefallen wird. Aber The Division ist für mich immer noch so der heilige Gral, der so am Horizont scheint, auf den ich einfach so sehr baue, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass das schlecht wird. Wie wir schon öfter erklärt haben, da gibt es auch definitiv einen Unterschied zum Beispiel zu Watch Dogs. Und ich habe das Gefühl, es ist schon so, dass ich mir das eher erlauben kann, diese Zuversicht. Aber gleichzeitig ist natürlich trotzdem so, Halbmaschine ist alles, ne? Und das heißt noch lange nicht, dass es wirklich auch gut wird. Und ich meine, letztendlich, es gibt ja auch genug Beispiele dafür, dass es auch andersrum noch funktionieren kann. Also natürlich, ich stelle jetzt natürlich wieder Nintendo so als anderes Beispiel raus. Und Nintendo ist natürlich in vielerlei Hinsicht in unserer Industrie sehr speziell. Aber ja. Nintendo merkt man zu jeder Zeit an, dass sie absolutes Vertrauen in ihre Spiele haben. Nintendo-Spiele haben Embargos von ungefähr 2 bis 3 Wochen. Das heißt, man kriegt schon Wochen vorher, kriegt man auf jeden Fall schon genug Impressionen und Reviews eben zu Nintendo-Spielen. Und ich meine, Nintendo vertraut auch zu Recht seinen eigenen Spielen. Nintendo-Spiele haben wahrscheinlich von allen Entwicklern mit den höchsten Metacritics-Durchschnitt von allen. Aber ich frage mich halt, wenn es gibt so viele, also warum das andere Entwickler nicht auch können, wenn wirklich Vertrauen in ihre Spiele haben. Also natürlich Publisher bestimmen irgendwo auch bestimmte Release-Daten. Wir haben auch schon gesagt, dass es in vielerlei Hinsicht auch gut ist. Aber es muss ja auch irgendwie es muss ja irgendwie auch bei ihnen ankommen, dass das nicht immer so weitergehen kann. Also du hast ja auch schon gesagt, wir bestrafen es vielleicht immer noch nicht genug. Aber ich würde schon sagen, dass jetzt die Ereignisse letztes Jahr, dadurch, dass es so viele auf einem kurzen Zeitraum waren, zumindest schon für so viel, sage ich jetzt mal, Enttäuschung gesorgt haben, dass, glaube ich, erstmal für kurzfristig vielleicht Leute erstmal wieder ein bisschen vorsichtiger sind. Und ich glaube nicht, dass das immer so weitergehen kann. Also auch in Assassin's Creed, also du hast auch gesagt, einmal geht das vielleicht, aber mehrmals können sie sich das auch nicht erlauben. Und ich bin dann auch einfach der Meinung, man sollte dann vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr darauf aufpassen, wann man eben bestimmte Spiele erscheinen lässt. Also wir hatten ja auch letztes Jahr sehr viele Verschiebungen und ich glaube, natürlich Verschiebungen können sehr viel Schaden anrichten. Ich meine, bei Watch Dogs war es natürlich ein spezieller Fall. Watch Dogs wurde sehr kurz vor Release nochmal um eine sehr lange Zeit verschoben. So ist wie Arkham Knight oder eben Witcher, wurde eben schon, keine Ahnung, da ist es okay, wir haben gesagt, es kommt noch irgendwie 2014, aber wir verschieben es komplett in 2015 rein. Also das war dann auch nicht kurz irgendwie in 2 Wochen vor Release, sondern da war noch gar kein fester Release bekommen. Man wusste zwar, okay, 2014 soll es rauskommen, aber es erscheint jetzt eben doch nicht. Und da ist dann auch noch die Hype-Maschinerie noch nicht so angeworfen worden, die Marketing-Kampagne war noch nicht richtig gestartet. Bei Watch Dogs war es halt schwierig, weil da hat man halt gemerkt, Watch Dogs war richtig im Fokus vor den Launch der Konsolen, ist dann für ein paar Monate richtig verschwunden und dann musste Ubisoft nochmal von vorne anfangen. Das war wirklich schwierig. Ja. Ich glaube, ich weiß auch nicht, wie wirklich gut das funktioniert hat. Ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Zahlen gesehen. Die Verkaufs waren okay, also die waren auf jeden Fall gut. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt die Entwicklungskosten reinholt, aber haben ja schon vorher gewusst, dass Watch Dogs 1 auf jeden Fall die Entwicklungskosten nicht reinholen wird. Ubisoft hat ja gesagt, sie planen ja eine ganze Franchise daraus. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall schon einigermaßen gut gelaufen. Ich glaube, es ist auch eines der eine der besten neuen IPs, die es, was Verkaufszahlen angeht. Und ich glaube, ein bisschen Momentum hat es auf jeden Fall noch mit rüberbringen können. Aber ich hatte das Gefühl, zum Launch natürlich, klar, bei einem Konsolenlaunch ist natürlich nochmal alles ganz anders. Du hast noch viel weniger Spiele, die es eben auf den Konsolen gibt. Und zum Launch kaufen Leute ja immer noch meistens ja auch noch mehr Spiele als sonst. Glaube ich schon, dass da ein bisschen was verloren gegangen ist. Aber jetzt, glaube ich, nichts dramatisch Großes. Ja, schwer zu sagen natürlich, ne, aber hast wahrscheinlich recht, ja. Ich glaube, letztendlich ist es eigentlich ganz gut. Und ich meine, letztendlich ist es natürlich auch, das habe ich auch, glaube ich, schon oft erwähnt, ist es auch momentan vor allem im AAA-Bereich natürlich auch eher so eine westlich geprägte Debatte. Wir hier im Westen kriegen natürlich japanische Spiele meistens erstmal ein bisschen später. Ich meine, wir haben einen Trend, dass der Abstand zwischen dem japanischen und dem westlichen Release immer kürzer wird, aber trotzdem haben wir bei japanischen Spielen immer den Vorteil, dass selbst wenn es ein Review-Embargo für die westlichen Versionen gibt, wir immer schon genug Impressionen entweder von japanischen Review-Seiten haben oder eben von Import-Gamern, die das Spiel schon durchgespielt haben. Also jemand wie ich zum Beispiel hat genug Kanäle, um im Vornherein schon entscheiden zu können, ob ich mir ein Spiel Day One kaufe oder nicht, weswegen ich bei vielen japanischen Spielen das Gefühl habe, da kann ich schon sehr gut informiert einen Day-One-Kauf machen, während das bei vielen westlichen Spielen eben nicht funktioniert. Es sei natürlich bei Spielen, wo man das Gefühl hat, dass die Entwickler, denen man einfach vertrauen kann, dass Day-One einfach bestimmte Sachen funktionieren. Ja. Und aber auch sonst habe ich das Gefühl, dass diese ganze Rumpatcherei und auch diese ganzen diese ganzen Pre-Order-Incentives kommen, in Japan auch nicht ganz so riesig sind. Also es gibt schon Limited Editions, ja. Die sind aber meistens dann wirklich Limited Editions im Sinne von, wir haben physischen Kram, den wir dazugeben, sei es Figuren, sei es Wallscrolls, sei es Soundtracks oder sonst irgendwas, während wir es im Westen meiner Meinung nach immer mehr mit sehr viel digitalem DLC-Kosmetik-Kram zu tun haben, der dann eben als Pre-Order-Incentive dann eben genommen wird, oder wenn es halt eben Extrembeispiele sind, auch ganze, sag ich mal, große Teile von Spiel, wie zum Beispiel meiner Meinung nach Monster in Evolve. Ich weiß, ob du darüber reden willst. Ja, gleich auf jeden Fall auch noch, weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie auch eins dieser Beispiele ist, wo es ein bisschen Überhand genommen hat. Wir haben ja Watch Dogs auch schon erwähnt, was, glaube ich, so in die ähnliche Richtung geht. Grundlegend erstmal so, ja, also ich wollte noch ganz kurz was zu Japan sagen. Es stimmt auf jeden Fall, dass es bei japanischen Spielen was anderes ist. Dafür werden natürlich japanische Spiele an anderer Stelle oft sehr gemolken. Klar. Da gibt es dann eben das, also das kannst du mal auf die DLCs, müssen wir vielleicht auch noch irgendwie grob eingehen, aber... das ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen was anderes, definitiv. Ja, wenn wir jetzt zu Pre-Order-Bonussen kommen, Pre-Order-Boni. Jetzt zum Beispiel am Beispiel von Evolve, das ist jetzt für mich, glaube ich, einfach nur relativ präsent, weil ich mich damit gerade eben beschäftige. Ich will das eben zum Launch kaufen und ich muss mir auch Gedanken machen, was für eine Version ich mir kaufe. Grundlegend ist der Pre-Order-Bonus jetzt ja gar nicht so spektakulär, beziehungsweise nicht so besonders. Du kriegst einfach ein Monster, das sonst für alle anderen, die es nicht im Pre-Order kaufen, später 15 Euro kosten wird. Was ich natürlich schon ein bisschen übertrieben finde. Ich meine, es ist halt übertrieben. Ich habe das Gefühl, 15 Euro für ein Monster ist eh zu viel. Und wenn ich mir angucke, dass sie es einfach als Pre-Order umsonst verschenken, habe ich das Gefühl, gerade dann merke ich auch, dass es auch für die Entwickler eigentlich, also selbst die Entwickler wissen, so viel ist es eigentlich nicht wert, sonst würden sie es nicht verschenken. Wenn es wirklich 15 Euro wert wäre, würden sie es nicht verschenken. Aber sie verschenken es und würden es trotzdem für 15 Euro verkaufen, was ich ein bisschen übertrieben finde. Tatsächlich habe ich auch wirklich ein Problem, nicht nur mit dem Pre-Order-Boni, das ist, glaube ich, das größte Problem für Konsolenspieler, weil es bei mir so ist, für PC-Spieler, ich pre-order eigentlich auf Steam, es gibt natürlich auch auf Amazon und so ein Kram, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es irgendwie für Konsolenspieler nochmal irgendwie relevanter ist, weil es für die nicht sowas gibt, wie zum Beispiel Steam, wo man einfach so unified alle seine Spiele kaufen kann. Ich meine, es gibt dann verschiedene Retailer für die meisten und die nutzen auch verschiedene Retailer, wohingegen ich halt nur einen nutze. Weil natürlich dann das große Problem ist, es gibt einfach Dinge, die du nicht haben kannst, wenn du das Spiel nicht fünfmal vorbestellst. Ja. Und das ist sowieso etwas, ich meine, haben wir auch schon mal drüber geredet, das spielt ja natürlich auch nur peripher mit rein, aber ich muss es trotzdem, glaube ich, nochmal erwähnen. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu sagen, es gibt diese exklusiven Pre-Order-Sachen, die man sonst nicht mehr kriegen kann, und sie sind halt aufgeteilt auf 15 verschiedene Stores und du kannst jetzt aussuchen, was du gerne haben möchtest. An sich natürlich ganz nett, aber gleichzeitig auch so, wenn du halt zwei Dinge haben möchtest oder einfach dich nicht richtig entscheiden kannst, ist halt wieder super scheiße, weil du gewisse Dinge nicht kriegst. Ich meine natürlich, meistens ist es dann halt irgendwelcher Kleinkram wie, du kriegst irgendeine Rüstung dazu geschenkt. Das ist so eine Anfangsrüstung, die kannst du dann irgendwie die erste Viertelstunde im Spiel benutzen, bist ein bisschen stärker, danach wird sie unwichtig und letztendlich sieht sie einfach nur cool aus. Dann ist es ja schon fast egal. Aber es gibt eben auch Beispiele für andere Dinge, die durchaus relevanter sind. Und auch zum Beispiel so was wie der Pre-Order-Bonus, der ist natürlich nicht Retailer-abhängig ist, aber eben der Pre-Order-Bonus bei Evolve, wenn du den nicht holst, dann musst du dann im Nachhinein 15 Euro für bezahlen. Und das ist eine verdammte Menge Geld, meine Güte. Also 15 Euro finde ich ganz schön krass viel. Und wenn man dann jetzt eben noch die ganzen anderen Editionen anguckt, die es da eben gibt, Collector's Edition, die Digital Collector's Edition, wo du dann eben nochmal, ich glaube, die vier Hunter dazu kriegst und eben auch ein Monster, dann gibt es eben noch die PC Monster Race Edition, wo du das Monster kriegst durch den Pre-Order, da kriegst du die vier Hunter, alternative Skins für alle vier Hunter, alternative Skins für die Monster und ein zusätzliches Monster, das irgendwann in 5 Monaten oder sowas dann wahrscheinlich erscheint, kostet dann aber auch gleich 80 Euro. Es ist tatsächlich einfach ein Riesenproblem auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das trägt auch alles dazu bei, wie willst du denn sowas wie Evolve jetzt noch verschieben? Es gibt halt Leute, die haben 80 Euro zum Teil jetzt schon bezahlt, damit sie das Spiel am 10. Februar kriegen. Was meinst du, wie die reagieren werden, wenn du jetzt hier das Spiel kommt, erst in 3 Monaten raus? Und dann bringt man es wahrscheinlich gerade bei einem Multiplayer-Titel, weil man vielleicht auch das Gefühl hat, dass da die Leute ein bisschen mehr noch dran gewöhnt sind, dass gewisse Dinge von Anfang an nicht laufen, bringt man so einen Multiplayer-Teil erstmal ein bisschen unfertiger raus. Und gerade das ist ja wieder das Problem. Und das ist ja auch das, worauf ich immer der Meinung bin, dass man gerade bei auch bei Multiplayer-Titeln auf sowas achten sollte. Auch wenn Leute das gewohnt sind. Es gibt auch genug Leute, die sagen werden, ich spiele das Spiel jetzt einen Monat, es ist immer noch nicht gut gebalanced, ich höre jetzt auf. Das interessiert mich nicht mehr. Ich bin jetzt raus. Wenn es immer noch nicht läuft, dann interessiert es mich ja irgendwie nicht mehr. Dann ist es wie ein bisschen wie bei Watch Dogs. Auch wenn ich das Spiel jetzt schon habe, es läuft noch nicht so, wie es laufen soll. Und einfach irgendwann nach und nach verliere ich halt eben das Interesse. Und das ist natürlich ein Problem. Und ich habe das Gefühl, dass man das schon umgehen könnte, wenn man sich einfach ein bisschen mehr Mühe geben würde, entweder realistischere Release-Termine rauszugeben. Wenn das Spiel früher erscheint, wird sich nie im Leben jemand beschweren. Oder einfach davon abzusehen, schon irgendwie so früh mit Release-Termin um die Ecke zu kommen. Ich glaube, das, ja, das ist, glaube ich, eher. Ich meine, es gibt, auch da ist Nintendo wieder eines dieser Beispiele. Nintendo kündigt Release-Termine nie früher als 2 Monate vor Release an. Also man weiß ungefähr, wann es irgendwie kommt. Also man weiß schon irgendwie 2015. Aber das genaue Datum und so weiter, das kriegt man erst ganz kurz davor. Damit lässt man sich halt, oder damit bleibt man flexibel. Ich verstehe auch gar nicht, warum das so schwierig ist. Erst, also genau das, ich meine, dass solange Leute ungefähr wissen, es kommt ungefähr 2015, glaube ich, muss man nicht schon genau feststellen, okay, es kommt Oktober oder es kommt am 10. Oktober und dann muss man es nochmal verschieben. Wenn man von Anfang an gesagt, es kommt halt irgendwann Q4 2015, das reicht doch vollkommen aus und dann halt einen Monat davor sagen, okay, wir haben jetzt einen genauen Release-Termin. Ja. Damit würde man sich so viel Ärger sparen. Ich weiß auch nicht. Ja. Und ich meine, diese Pre-Order-Incentives, wenn ich da dazu noch kurz was sagen darf, es kann halt aus meiner Meinung nicht sein, dass heutzutage, wenn ich das Gefühl habe, ich interessiere mich für ein Spiel Day One, dass ich mich erstmal fast schon, ja, keine Ahnung, also als ich das Evolve durchgelesen habe, ich musste das 3-mal durchlesen, um genau zu verstehen, was es in welcher Version gibt, was es in welcher Version gibt, wenn ich diese Version vorbestelle und was es in welcher oder was es in einer höheren preisigen Kategorie nicht gibt, was es in einer niedrigen gibt, weil es 2 verschiedene Dinge sind. Das ist, ich meine, bei Watch Dogs war es ja noch schlimmer. Bei Watch Dogs, da gab es auf Wikipedia eine wirklich so eine ganze Table von, glaube ich, 9 verschiedenen Versionen, aber es gab keine Version, der alles da war. Du musst immer noch gucken, okay, das hat das, aber das nicht. Das ist aber 20 Euro teurer, aber das hat die Figur von Aiden Pierce. Aber dann gibt's das da. Also ich möchte, wenn ich ein Spiel schon das Gefühl, ich möchte ein Spiel vor, ich möchte nicht nur eine reine Wissenschaft draus machen, welche Version ich davon jetzt vorbestelle. Also, mir reicht es zum Beispiel, wenn sie sagen, es gibt eine Collector's Edition und es gibt eine normale Edition. Also, na, vor allem, ich habe auch das Gefühl, dass es in der Hinsicht, ich meine, klassisch war es früher ja genauso, im Westen, wie es vielleicht heutzutage in Japan noch ist, Collector's Editions waren im Normalfall mit physischen Goodies. Du hast dann halt zum Beispiel eine Karte der Spielwelt, keine Ahnung, irgendwelche Replikas von irgendwelchen Sachen, manche natürlich, die dann relativ teuer waren, hatten Figuren drin und dergleichen. Aber da habe ich auch das Gefühl, entweder will ich das haben wirklich und dann hole ich mir das auch genau so und zwar auch genau deswegen, oder ich will die ganz normale Version des Spiels haben. Heutzutage ist eher so, die Collector's Edition ist im Normalfall, du kriegst einfach schon einen Season Pass dazu. Oder den ersten DLC. Was für mich immer ein schweres Argument ist, weil ich noch gar nicht recht relativ sicher bin, ob ich überhaupt das Spiel genug mag, dass ich den DLC überhaupt haben möchte. Früher war es halt so, keine Ahnung, wenn ich auf ein Spiel gespannt war und wirklich eine Collector's Edition haben wollte, zum Beispiel kann ich mich dran erinnern, die Collector's Edition von Herr der Ringe Online, dem ersten Add-on, da war halt die Karte von Mittelerde, von dem Teil von Mittelerde, der neu hinzugefügt wurde. Da war eine Replika des einen Rings dabei. Da war eine Soundtrack-CD dabei. Da war ein Artbook dabei. Weißt du, sind halt so gerade auch Artbooks zum Beispiel und sowas. Da weiß ich, warum ich das gerne haben möchte und warum ich auch das Geld dafür bezahlen möchte. Weil das auch selbst, wenn das Spiel nicht gut geworden ist, ein Artbook ist immer gut. Wenn ich schon den Soundtrack kenne, weiß ich schon, dass ich die Soundtrack-CD haben möchte. Ich meine zum Beispiel bei Transistor, ist mir scheißegal, wie gut das Spiel ist. Der Soundtrack wird immer super sein. Da hätte ich immer sofort den Soundtrack mitgekauft bei einer Collector's Edition. Aber das ist halt so das Problem. Weißt, also ich meine, heutzutage wäre es dann halt sowas, du hast eine Collector's Edition, es gibt eine Digital Deluxe Edition, eine Limited Edition mit extra DLC-Inhalt und so weiter und ja, ich weiß auch nicht, also mich nervt das mittlerweile eigentlich nur noch, vor allem wenn dann, ich meine, das dafür kann Turtle Rock nichts, aber ich habe das Gefühl, das ist auch an 2K liegt, aber auch diese PR-Sprache jetzt bei der Ankündigung der Evolve-Modelle, so dieses, seid froh, ihr könnt so viel Geld damit sparen, wenn ihr einfach für $60 dieses Spiel vorbestellt, dann spart ihr nämlich $15 für ein Monster. Und wir wissen, diese $15 sind eh viel zu teuer. Und ihr zahlt jetzt einfach $60, damit ihr es etwas dazu nimmt als Bonus, was gar nicht ein Bonus sein soll, meiner Meinung nach. Also auch dieses, seid froh, dass wir euch dieses mega Angebot geben, für 60 Dollar so viel Inhalt zu kriegen. Ja. Also. Ja, das ist ja das Problem. Das ist halt die Sache. Du kriegst halt die ganzen DLC schon mit dazu. Natürlich sparst du dann eine Menge mit Geld mit, aber das ist auch die Sache. das ist auch so, wie gesagt, wir kommen ein bisschen weit weg vom Thema auch damit, aber das ist auch das große Problem an DLCs als Pre-Order-Boni. DLCs als Pre-Order-Boni sind in dem Sinne kontraproduktiv, weil ich, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, wie viel Zeit ich wirklich mit dem Spiel verbringen möchte und weil DLCs eben das sind, was ein Spiel für lange Zeit am Leben erhält. Bei mir ist es eben so, ich habe dieses Spiel, zum Beispiel Borderlands 2 ist ein gutes Beispiel. Du kriegst den Season Pass und du kriegst einfach nach und nach DLCs nachgeliefert. Und da ist halt eben so, in Borderlands 2 wusste ich von Anfang an, wenn ich einen Season Pass kaufe, kriege ich meine 4 DLCs, im Nachhinein waren es sogar 5, weil sie noch zusätzlich gemacht haben, der gar nicht geplant war. Es gibt die und die Charakterklassen, das und das wird ungefähr passieren und das kommt in dem und dem Zeitraum raus. Sodass ich von Anfang an genau wusste, was ich dafür kriege und musste mich nicht gleich mitkaufen. Hier bei diesem ganzen Evolve-Ding ist es halt so, ich will jetzt mich noch gar nicht dafür entscheiden, schon 15 Monster im Voraus zu haben, weil ich gar nicht weiß, wie lange ich überhaupt spielen werde. Ob wie lange es überhaupt überleben wird als Multiplayer, als reiner Multiplayer-Titel. Wenn da ruckzuck keine Leute das mehr spielen, dann hat sich das erledigt, dann brauche ich die ganzen DLCs und ganzen Sachen nicht. Und zum anderen kriege ich dann zum Beispiel sowas wie, du kriegst von Anfang an gleich ein Monster mit dazu. Warum ist es dann gerade das Problem, wenn es DLCs zum Launchtag gibt, warum ist es nicht mit im Spiel? Das ist ja wieder dasselbe Problem, was wir immer bei DLC-Diskussionen haben, dass wenn man DLC an Launchtag hat, dann muss man sich das schon fragen. Wenn zum Beispiel auch schon der DLC-Inhalt auf der mit installiert ist und du musst noch den Code eingeben, um es freizuschalten, wo ist denn da die Begründung dafür, dass man das noch nicht gleich von Anfang an gemacht hat? Ich meine, wie gesagt, wir kommen ein bisschen weit weg vom Thema da bei der ganzen Geschichte. Aber so grundlegend ist es einfach ein bisschen schwierig, diese ganzen Day-One-Incentives so komplex und übertrieben zu machen, dass man, wie gesagt, deswegen habe ich weniger Bock, mir Evolve Day-One zu kaufen, kein Witz. Wäre es einfach nur die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Hauptspiel haben plus ein zusätzliches Monster für 55 Euro oder so ein Scheiß, würde ich einfach sagen, ja, nehme ich. Andere Variante ist einfach nur Hauptspiel. Aber die ganzen Varianten, die es gibt, ich habe es bisher jetzt noch nicht vorgestellt. Warum? Weil ich noch gar nicht weiß, was ich haben möchte. Wahrscheinlich, vielleicht will ich einfach nur normal das ganz normale Spiel haben und im Nachhinein ärgere ich mich und denke, fuck, ich hätte 40 Euro sparen können, wenn ich mir nicht jetzt für 15 Euro 3 Monster kaufen müsste jeweils. Das ist einfach ein Riesenproblem, keine Ahnung. Und ich meine, Day-One-Patches haben wir jetzt noch gar nicht groß, beziehungsweise gut, ich meine, da sind wir auch schon ein Stück weit drauf eingegangen, aber wie gesagt, das trägt ja alles mit dazu bei, dass Spiele eben immer rigider werden in dem Launch-Bereich, den sie eben haben. Und dass es halt eben ein Riesending wird, wenn man es entweder nicht dann launchen kann und verschieben muss. Ich meine, es gibt natürlich immer wieder Verschiebungen. Man darf es nicht falsch verstehen. Wir reden zum Beispiel wie sowas von Watch Dogs oder von Assassin's Creed Unity. Das heißt, entweder ein Spiel, das relativ kurzfristig um langen Zeitraum verschoben wurde oder ein Spiel, das rausgekommen ist wie geplant und dann relativ verbuggt war. So was wie Witcher 3 zum Beispiel würde ich überhaupt gar nicht werten. Das ist zwar nach hinten verschoben worden, aber so früh, zu so einem frühen Zeitpunkt, dass zu dem Zeitpunkt noch niemand irgendwie, ich meine, es war halt ein halbes Jahr oder ein Jahr fast, bevor es überhaupt rausgekommen wäre zum Originaltermin, dann haben sie es verschoben. Ich habe das Gefühl, dann macht es keinen Unterschied. Das ist völlig in Ordnung. Und ist auch richtig so. Wenn man es dann verschiebt, dann verliert man nicht groß an Hype, man verliert nicht groß irgendwie an Kredibilität, sondern einfach nur, wir müssen noch ein bisschen polishen. Das war halt bei Watch Dogs einfach nicht der Fall. Also das war einfach eine wesentlich größere Verschiebung im Nachhinein. Ja, aber generell würde ich einfach sagen, dass Spieler auf jeden Fall sehr viel mehr aufpassen sollten, was sie Day One kaufen. Also ich weiß es, wir haben jetzt vorhin schon gesagt, es gibt bestimmte Gründe, warum wir das trotzdem tun, aber ich glaube, es ist trotzdem immer noch angewiesen, dass man auch den Publishern zeigt, wir fressen nicht alles, was man uns einfach so vorwirft. Also, ja. Ich finde so Extrembeispiele wie jetzt Assassin's Creed Unity, ich meine, das ist jetzt natürlich auch Extrembeispiel, muss man also sagen. Es gab auch letztes Jahr viele große AAA-Titel, die einigermaßen, die funktionieren, rausgekommen sind, die auch, also sowas wie Dragon Age Inquisition oder eben auch Shadow of Mordor und so weiter. Also es ist nicht so, dass jetzt jedes Spiel dieses Problem hat, aber wir sehen schon einen gewissen Trend dazu, dass Spiele am Anfang irgendwie immer Probleme haben und wir das eben aus der Vergangenheit nicht so wirklich kennen. Also ich meine, klar, in der Vergangenheit konntest du nicht, zumindest auf Konsolen, konntest du früher einfach nicht patchen. Das heißt, das Spiel musste einfach so bugfrei wie möglich rauskommen. Heutzutage hat man eben den Luxus von Patches, aber trotzdem finde ich nicht, dass das eine Entschuldigung dafür ist, Spiele halb verbuggt rauszubringen. Also ja. Und sowieso Spiele mit Day One Embargo. Ja gut, ich meine, das ist sowieso super, super schwierig, wenn man sich tatsächlich irgendwie anguckt. Ich meine, wie gesagt, sollte super schwierig sein. Ob es das wirklich in der Realität ist, weiß ich immer gar nicht so genau. Wie gesagt, ich meine, das Problem ist halt, der ganze Mist verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot, obwohl man so viele Warnleuchten quasi schon gesehen hat, dass man einfach vorsichtiger sein sollte. Ich habe tatsächlich das Gefühl, die Leute oder die Industrie müsste wieder ein bisschen vorsichtiger mit dem Hype sein. Ein bisschen vorsichtiger mit diesem schon Wochen, Monate, zum Teil ja fast Jahre vorher, ein Spiel schon extrem zu bewerben. ein halbes Jahr vor Erscheinen, wenn man relativ sicher ist, dass es dann und dann kommt, richtig anzukurbeln und dann wirklich dieses Momentum mitzunehmen, ist, glaube ich, wesentlich schlauer als anderthalb, zwei Jahre davor irgendwie schon riesig was zu machen. Ich meine, wir sind mittlerweile, das ist ja auch ein Teil des Problems, dieses Square Enix-Syndrom, auch wenn es natürlich ein bisschen unfair ist, jetzt Square Enix da quasi spezifisch allein zu benennen, aber dieses bitte freut euch auf eine Ankündigung für ein Spiel, das wahrscheinlich in fünf Jahren noch nicht rauskommt. Weil das ist, glaube ich, generell ein japanisches Problem. Momentan. Ja, aber nicht unbedingt. Ich meine, wie gesagt, guck mal, wie lange reden wir jetzt schon zum Beispiel über The Division? Ich meine, gut, wir sind ja gehypt seitdem ersten Gameplay. Man muss mal sagen, The Division ist, glaube ich, meiner Meinung nach im westlichen Bereich so eine Ausnahme. Also im westlichen Bereich gibt's diese, also ich meine, Duke Nukem Forever wird natürlich immer so dieses Ding sein, aber es, im japanischen Bereich hat man sowas wie öfter, so ein Metal Gear Solid 5. Man kündigt es an, man hat nicht mal annähernd eine Ahnung, wann das wirklich erscheinen wird. Irgendwann in den nächsten Jahren. Final Fantasy, Square Enix hat dieses Problem immer. Auch Capcom hat so ein bisschen, also ist in Japan werden einfach gerne Spiele angekündigt, ohne nicht mal in irgendeiner Weise ein Release-Intervall irgendwie anzugeben, nicht mal irgendwie ein Jahr oder sowas, sondern es wird einfach angekündigt, ja. Man weiß, es kommt irgendwann. Und natürlich, sie haben dann noch nicht diese riesige Marketingmaschine, also ich meine, wenn Final Fantasy 15 wirklich davor ist zu launchen, wird Final Fantasy Marketing ganz anders aussehen, als es jetzt aussieht. Momentan ist wirklich nur noch so, naja, wir releasen halt immer wieder Trailer, damit das Spiel noch existiert, aber wenn erstmal die Marketingkampagne anfängt, wird das ganz anders aussehen nochmal. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, in Japan werden generell zu früh Sachen angekündigt. Generell. Ja, das stimmt schon, das ist in Japan auf jeden Fall ein größeres Problem. Ja, das ist in Japan schon ein größeres Problem. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, auch wenn The Division da eine Ausnahme ist, aber ich meine, Watch Dogs war ja letztendlich genau dasselbe, da haben wir auch fast genauso lange drüber geredet, ne? Witcher 3, keine Ahnung, da haben wir auch das erste Mal vor einem halben Jahr mindestens drüber geredet, wann kommt das? Ja, vielleicht habe ich jetzt auch ein bisschen so eine verkehrte Perspektive, weil ich so drüber nachdenke. Es gibt ja noch dieses Cyberpunk 2077, oder wie das heißt. Richtig, ja. Wobei man hat nichts dazu gesehen, außer ein Teaser. Richtig. Ich meine, immerhin haben das die Leute auch großteilig wieder vergessen. Das ist ja auch in Ordnung. Wenn man jetzt quasi einen Teaser sieht, Leute sind gespannt drauf, dann hört man jahrelang nichts mehr und dann irgendwann redet man wieder drüber. Das war ja schon früher so. Ich meine, es gab auch früher Duke Nukem Forever oder so ein Scheiß. Ich meine, es gab immer wieder auch so Projekte, wo das eben genauso läuft. Aber zumindest dann so, dass die Publishers wirklich so machen, sie zeigen irgendwas, ein Early Build, die Leute sind, damit sie erstmal im Radar haben, dann hörst du ein Jahr lang nichts und vergisst es fast wieder. Aber wenn dann eben wieder Informationen kommen, macht's Klick und du erinnerst dich wieder an die alten Bilder. Das ist ja was ganz anderes als das, was letztendlich heutzutage das ist, was wir kritisieren. Ich meine, wenn es so wäre, hätte ich ja gar nicht ein großes Problem unbedingt damit, sondern beziehungsweise im Fall von Final Fantasy ist es halt zum Teil einfach sehr extrem. aber diese Sache ist halt eben die, dass sie versuchen, über diesen ganzen Zeitraum eben den Hype aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise das vielleicht auch uns selbst läuft. Vielleicht machen wir das natürlich auch einfach für uns selbst, den Hype aufrechtzuerhalten. Ich meine, Viral Marketing ist natürlich in Zeiten des Internets so einfach wie noch nie zuvor. Ich meine, eine E3-Pressekonferenz wird mittlerweile von super vielen Menschen verfolgt, du erreichst super viele Leute, die teilen das sofort auf Facebook, über Twitter. Ich meine, Leute können sich ja gar nicht davon, sage ich jetzt mal, irgendwie davor retten, in dem Sinne. Ja. Ja, stimmt schon. Ja, es ist irgendwie schwierig einzuschätzen, auf jeden Fall. Wie man es wirklich richtig handeln sollte. Wie gesagt, ich glaube, für den ganzen Hype, für die Probleme, die wir hier gerade ansprechen, eben was den Hype angeht, sind wir auch selbstverantwortlich, großteilig. Das ist natürlich nur ein Faktor, der dazukommt. Trotzdem, wie gesagt, so ein bisschen kann auch nur für die Publisher nur gut laufen, wenn sie ein bisschen vorsichtiger mit diesen Dingen umgehen würden. Ich meine, wir reden immer wieder darüber, und das wäre natürlich eine Sache, die ich echt ganz gerne mal wirklich in der Praxis sehen würde. Wir reden immer wieder darüber, wie cool es eigentlich wäre, wenn einfach mal jemand um die Ecke kommt und sagt, übrigens, richtig extremes Beispiel jetzt mal, Half-Life 3 kommt in 3 Wochen. Ich meine, kannst du wirklich besseres Marketing haben als das? Natürlich ist immer die Gefahr, dass du, je länger du es herauszögerst, desto größer die Chance, dass es irgendwie leakt und ja, du dir selbst Wind aus den Segeln nimmst. Das akzeptiere ich natürlich. Aber gerade so kleinere Projekte, warum denn nicht einfach mal sowas machen? So, in einem Monat kommt das in das Spiel. Hier ist ein kompletter Gameplay-Trailer von 30 Minuten. Hier ist alles, was du machen könntest, weil das Spiel quasi fertig ist. Zack, bumm. Damit trittst du niemandem groß auf die Füße. Es kann nicht sein, dass Leute irgendwie im Nachhinein enttäuscht sind, weil das Spiel so lange gebraucht hat. Bla bla bla. Einfach Spiel fertig entwickeln, wenn es fertig ist, ankündigen, dass es in einem Monat kommt, raushauen. Und dann ist die Erinnerung daran, dass das Spiel kommt, noch so frisch, weil es gerade erst angekündigt wurde, dass die Leute sofort nach Ankündigung vorbestellen können. Das ist doch eigentlich wirklich das Momentum mit. Müssen wir ein bisschen experimentieren. Ich meine, bei sowas wie Half-Life 3, da könntest du das 2 Tage vorher ankündigen, es würde gehen, weil es halt Half-Life 3 ist. Bei einer neuen IP und bei kleinen Projekten ist halt schon, dass ich das Gefühl habe, vielleicht brauchen sie ja doch ein bisschen mehr Exposure als eben, weil zum Beispiel ganz große IPs, da brauchst du draußen nicht sagen. Ich glaube nicht, dass ganz große IPs, richtig riesige IPs, monatelanges Marketing benötigen, um bei den Leuten anzukommen. Klar. Aber jetzt Spielen, die man jetzt vielleicht auch natürlich auch, selbst wenn es große Produktionen sind, sowas wie Watch Dogs muss man natürlich trotzdem erstmal als neue IP erstmal etablieren. Man muss, also Leute können vielleicht mit dem Namen nicht sofort was anfangen, was halt bei einem Half-Life halt natürlich völlig anders wäre. Ja, das ist halt, ne, gut, das ist natürlich richtig. Also es kommt natürlich darauf an, wie gesagt, da muss man auch experimentieren, ob sowas funktionieren würde oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sowas einfach total cool wäre, wenn das wirklich mal passieren würde. Aber ja. Aber ich glaube, das, ja, nee. Ist schwer einzuschätzen. Ist schwierig einzuschätzen, also. Ja. Ja, aber generell, ja, also, ich meine, wir zwei kaufen ja auch schon wirklich relativ wenig Day One. Ich habe auch immer bisher immer das Gefühl, dass ich auch immer recht gut damit gefahren bin. Also ich habe in den letzten Jahren eigentlich wenig Spiele, die ich Day One gekauft habe, von denen ich es im Endeffekt bereut habe. Und ich glaube einfach, ja, so ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr aufpassen, wo man eben sein Geld dann bei Day One reinsteckt, das würde vielen gut tun, weil ich schon das Gefühl, viele kaufen einfach wirklich einfach alles Day One einfach so. Also. Ja, das stimmt schon. Ja, ich würde auch sagen, dann sind wir langsam am Ende angelangt. Oder willst du noch irgendwas ganz spezifisch ansprechen? Nö, ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, relativ umfangreiches Thema. Ich glaube, wir hätten noch viele andere Dinge erwähnen können. Aber ich habe auch irgendwann das Gefühl gehabt, wir sind eh schon relativ weit vielleicht weg von dem, was wir ursprünglich machen wollten. Schwer zu sagen. Aber ich würde sagen, ja, wenn ihr da irgendwie eine Meinung zu habt, da habt ihr garantiert eine Meinung dazu, dann bitte immer schreiben. Wie gesagt, wir freuen uns über jedes Kommentar. Werden doch immer fleißiger mit beantworten. Also von daher, jederzeit meldet euch gerne, wir freuen uns definitiv drüber. Kanäle kennt ihr ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties. Und ja, da wir die schon so lange nicht mehr hatten, keine Ahnung, wer als letztes dran war. Ich würde einfach mal sagen, fang einfach mal an, Joe, und dann mache ich meinen danach. Ja. Ich habe was zu Naughty Dog diesmal. Ich habe ja schon mal was zu Naughty Dog empfohlen. Das war damals ein sehr interessanter Artikel auf IGN, eben zur Firmengeschichte von Naughty Dog. Und sowas ähnliches ist mein heutiger Tasty auch. Naughty Dog hat letztes Jahr, Ende letzten Jahres, 30-jähriges Jubiläum gefeiert und Sony hat dafür eine 50-minütige Dokumentation produziert, die sie frei zugänglich über YouTube verbreitet haben. Und es werden super viele Leute eben aus der ganzen Naughty Dog-Geschichte eben interviewt. Also zum einen die beiden Gründer von Naughty Dog, aber auch Weggefährten oder eben Produzenten, wie zum Beispiel eben Mark Cerny von Universal oder eben auch Shu Yoshida von Sony. Man kriegt sehr viel Einblick darin, wie Naughty Dog eigentlich entstanden ist, wie die zwei Gründer eben als Teenager eben diese Firma aufgebaut haben und zu Spieleentwicklern wurden, wie es dann eben so groß wurde, wie es jetzt ist, auch sehr viele Anekdoten eben zu Problemen mit der PS3 zum Beispiel, als man Uncharted entwickelt hat und so weiter. Und ist eine ziemlich sehr interessante Dokumentation, dauert wie gesagt 50 Minuten, sehr gut produziert mit und ist mit Sicherheit auch ein bisschen, sag ich mal, angenehmer zu konsumieren als jetzt ein ewig langer Artikel. Deswegen jeder, der irgendwie Interesse an sowas hat, also nicht mal, man muss mir unbedingt mal nach wirklich Interesse an Naughty Dog selbst haben, aber Interesse daran, wie eben solche Studios entstanden sind, wie in so einem Studio gearbeitet wird, wie solche Studios sich umstrukturieren mussten in bestimmten Zeiten, ist das super interessant, super viel Einblick auch in die Videospielindustrie von damals und dementsprechend auch einfach empfehlenswert, sich das mal anzuschauen. Ja, definitiv. Damals, der Artikel war auch schon sehr interessant. Ich habe ihn ja auch durchgelesen. Jetzt das Ganze einfach nur in für uns Faule, für die Faulen unter uns. Nett mit Bildern verpackt, in 50 Minuten abgearbeitet. Das ist ja eigentlich auch ganz nett. Ich habe es bislang noch nicht gesehen. Du hast mir heute das gezeigt, deswegen ich werde mir das auch noch angucken. Naughty Dog, einfach einer dieser Entwickler, die, glaube ich, einfach in ihrer Geschichte super spannend sind. Die, glaube ich, auch super sympathisch sind. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Ich meine, Naughty Dog ist halt sowas Ähnliches wie, keine Ahnung, auch wenn man Valve natürlich jetzt nicht mehr wirklich als Spieleentwickler fast bezeichnen kann. Aber das sind diese Firmen, die einfach irgendwie einen richtig guten Ruf auch bei den Spielern haben. Zu Recht auch. Von daher glaube ich durchaus der ein oder andere Naughty Dog-Fan, den das interessieren dürfte, einfach mal angucken. Das ist bestimmt richtig cool. Ja, und dann würde ich sagen, komme ich zu meinem Tasty und der irgendwie schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht genau, ob das nicht vielleicht einfach schon alle gesehen haben und ich damit quasi deswegen überhaupt niemandem mehr irgendwas Interessantes sage. Oder ob es vielleicht doch noch den einen oder anderen gibt, der das nicht mitgekriegt hat. Vielleicht hat es noch niemand mitgekriegt. Vielleicht interessiert es ja sonst niemand für mich. Niemanden darüber. Es handelt sich dabei um eine Tech-Demo der Unreal 4 Engine, die ein Pariser Apartment zeigt, das ein... Ja, das ein, ja, quasi ein Engine, nenne ich einfach ein Level-Architekt quasi und CGI-Artist, ein Freier, ein Franzose, nachgebaut hat. Das ist eben die Wohnung eines Freundes und hat sie eben nachgebaut in der Unreal Engine 4. Das heißt einfach Unreal Paris Virtual Demo. Und Das ist tatsächlich einfach unglaublich beeindruckend zu sehen, was die Unreal Engine 4 mit Shader-Effekten und allem drum und dran wirklich leisten kann. Natürlich ist jetzt alles, ne, rausgerendert. Es ist nicht so, dass das komplett fotorealistische Grafik wirklich in einem Spiel umsetzbar wäre. Aber einfach zu sehen, was Spiele-Engines heutzutage können, ist tatsächlich schon sehr beeindruckend. Wir werden das natürlich verlinken, einfach mal angucken. Es ist ein knapp 4 Minuten langes Video, es ist eben ein Rundgang durch diese Wohnung. Es ist einfach unfassbar, wie hoch der Detailgrad ist, wie realistisch das alles aussieht. Wie gesagt, das ist einfach absolut fotorealistisch. Er hat es auf seinem PC zu Hause gemacht. Das ist kein mega starker PC. Der hat eine normale Richtung High-End-Grafikkarte, aber trotzdem eine ganz normale Consumer-Grafikkarte davon verbaut. Natürlich ist das Erstellen wesentlich intensiver, aber das Abspielen der Demo ist tatsächlich nicht so ganz krass. Eine Zeit lang gab es sie auch zum Download den Build, gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört und auf die Webseite geht, gibt es vielleicht wieder. Super, super interessant, auf jeden Fall einfach mal angucken und beeindruckt sein. Es gab ja vor kurzer Zeit mal eine andere Tech-Demo, wo eben hauptsächlich realistische Wasser- und Schattenwürfe gezeigt wurden und eben Shader- und Partikeleffekte. Die war auch schon sehr beeindruckend. Hauptsächlich war es da allerdings relativ eindimensionaler Stein in Grautönen eben über den Wasser läuft. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen anschaulicher funktioniert, wenn man eben durch so eine Wohnung läuft. Einfach super, super beeindruckend und extrem schön und cool. Einfach mal angucken auf jeden Fall. Die 4 Minuten sind schnell rum und sehr gut investiert auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr lohnenswert. Ja, ich habe mir das ja auch schon angeguckt. Ist auf jeden Fall mega beeindruckend, also was die Engine kann. Ja. Es wird natürlich, das habt ihr mir ja auch schon gesagt, wahrscheinlich in dem Spiele, in der Spielumgebung nicht so möglich sein, weil du einfach, ja, ich glaube, du hast ja einfach nicht die Zeit, um jedes, um vor allem in der Open World Designs eben so zu designen, aber es ist trotzdem sehr beeindruckend zu sehen, dass Engines dazu in der Lage sind, das zu tun. Ja, vor allem, wenn man eben auch den Vergleich sieht, zum Beispiel mit diesem E3-Video, das wir damals gesehen haben, war das die E3? Nee, ich glaube, das war nicht die E3, das war, das war beim Reveal-Event der PlayStation 4, war ja der Typ von Epic da und hat... Ah, das war's. Das war das mit diesem Dämon, der da die Erde aufspaltet und so weiter. Richtig, genau. Wenn man gerade die beiden im Vergleich sieht, muss man schon sagen, dass da damals schon, das haben wir auch gesagt, nicht so mega spektakulär aus, guckt sich diese Wohnung an, unglaublich. Wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also es ist definitiv wert, sich das mal anzugucken. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Endlich mal wieder eine Folge, die sich, glaube ich, halbwegs im Rahmen hält, mit vielleicht 1,5 Stunden oder sowas, ist ja auch mal nicht schlecht. Wir haben, glaube ich, schon das Thema für die nächste Folge mehr oder minder festgelegt. Wir werden uns da wahrscheinlich hauptsächlich mit Gaming-Inhalten auf YouTube beschäftigen, also mit Let's Plays zum Beispiel. Oder hauptsächlich sogar vielleicht mit Let's Plays, ne? Wahrscheinlich. Was ja auch am meisten Sinn macht. Mit der Szene dahinter, mit der Economy dahinter, mit den Leuten, die damit Geld verdienen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass gerade Nintendo dazu was gesagt hat, eben zum Revenue, da werden wir das nächste Mal noch drauf eingehen. Aber auch natürlich mit den Leuten, die das eben gucken. Richtig, klar. Auch die Faszination, die dahinter steckt, so ein bisschen, warum Let's Plays so beliebt sind. Ich meine, ganz am Anfang, als wir angefangen haben, wurden wir auch gleich gefragt, macht ihr irgendwie vielleicht auch Let's Plays? Was wir verneint haben und auch bis heute durchgezogen haben. Aber Let's Plays sind einfach super beliebt derzeit. Mit dem Phänomen werden wir uns auf das nächste Mal beschäftigen. Falls ihr also da schon mal irgendwie Ideen, Vorschläge oder sonst irgendwas habt, auf jeden Fall schicken. Ist 2 Wochen Zeit. Das sollte ja eigentlich ausreichen irgendwie, wenn ihr nicht völlig hinterherhängt, wie manch einer unserer Hörer, die gerade ein bisschen hinterherhängen quasi mit dem Nachhören der Folgen. Das ja auch immer passieren kann. Das ist ja auch völlig in Ordnung. So höre ich meine Podcasts auch. Aber wie gesagt, falls ihr das halbwegs aktuell hört, auf jeden Fall meldet euch einfach, falls ihr da irgendwas speziell erwähnen wollt oder euch da irgendwie schon eine Meinung zu gebildet habt, dann schickt das einfach rüber, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Ja, dann würde ich sagen, dann hören wir uns einfach in 2 Wochen wieder, ne? Ja, würde ich auch sagen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Wiederhören. Auf Wiederhören.